Alexa, schalte das Studio auf Weltraumaffen. Oh, Sonntagabend, 18 Uhr. Herzlich willkommen. Die Weltraumaffen sind da. Hallo. Uhu. Guten Abend. Ja, schon wieder Sonntagabend. Tja. An der Stelle Und jetzt bedanken ist wir sogar der uns. zweite Advent, das zweite Lichtlein brennt. An der Stelle bedanken wir uns auch für den großen Erfolg unseres Sonderstreams. Wer den noch nicht gesehen hat vom Dienstag, der sollte das schleunigst nachholen. Aber am besten harte Getränke dazu irgendwie kalt stellen. Worum ging's denn da? Oh, wir haben uns eine Talkshow für Migranten angeschaut, von Migranten für Migranten. Und das Thema war, wie weiß ist und privilegiert ist Klimaaktivismus. Okay, ja, das ist auf jeden Fall bestimmt interessant. Also schaut's euch an. Ja, und nicht nur für mittelständische weiße Bürgis, sondern auch Pox und Bipox können noch was lernen. Aha, ja, sehr gut. Was machen wir in diesem Stream? Was ist denn das hier? Entwurf für ein Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz? Das ist der Entwurf für das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz. Es gibt doch schon so viele Gesetze zum Antidiskriminieren. Aber Oder? das ist hier ist neu. Ja, Und deswegen ja. ja, Das macht ist alles aber neu plötzlich. ist ja nicht automatisch gleich gut. Das stimmt, ja. Das ist Also auch in wir diesem haben eine Fall so. Umfrage gemacht und es stellt sich raus, Diskriminierung finden Leute nicht gut. Ja, also Ja, aber erstmal gibt es hier das. natürlich auch einen schönen Bereich zulässige Ungleichbehandlung, wie sich das für Antidiskriminierung Ach komm, gehört. Alter, nee, das ist doch pervers. Und dann Diversity Mainstreaming, Vergabe öffentlicher Aufträge, Gewährung staatlicher Leistungen, Beweislast. Ja, qualifizierte Antidiskriminierungsverbände. Das mit den öffentlichen Aufträgen, das kenne ich aber auch schon länger. Das haben sie auch EU-weit, glaube ich, schon geregelt gehabt. Also mich würde zulässige Ungleichbehandlung mal interessieren. Ja. Okay, Ja, was kommen wir haben wir gleich denn hier? an. Ja, es ist ein sehr langes Dokument, da konnte ich mir nicht alles durchlesen. Ich denke mal, wir werden da nur in ein paar Punkten darauf eingehen können. Aber ich fand das schon sehr interessant, dass er zunächst, ich habe mir die ersten drei Seiten gerade noch durchgelesen vom Stream schnell. Und er hat quasi die derzeitige Rechtslage dargestellt, mehr oder weniger akkurat und hat halt bemängelt, dass rechtlich bestimmte Hassverbrechen nicht verfolgt werden können, weil der rechtliche Rahmen dafür nicht gegeben ist und er will den halt ausweiten. Er meint nämlich, diesem rechtlichen Befund steht eine Realität der Diskriminierung gegenüber, die sich gleichermaßen im privaten wie im öffentlichen Bereich nachweisen lässt. Die Nachweise, die er danach bringt, sind allerdings nicht repräsentative Online-Umfragen. Er geht auf Altersdiskriminierung ein und auf Geschlechtsdiskriminierung und auf noch was Drittes da, die zusammen 90% aller rechtlichen Fälle ausmachen. Und er bemängelt, dass quasi aus der anekdotischen Evidenz heraus ja die Diskriminierung wegen zugeschriebener Rasse, ethnischer Herkunft und Religion im Vordergrund an sich den Hauptteil der Diskriminierung in der Gesellschaft ausmachen würden und deswegen ja nur ein ganz geringer Teil überhaupt rechtlich verfolgt werden könnte. So, und was er daraus für einen Schluss zieht, weiß ich nicht, weil ich habe es mir nicht ganz durchgelesen, aber ich gehe mal davon aus, er möchte halt natürlich den Rahmen einschränken, sage ich einfach mal. Okay, ja. Paragraph 4, zulässige Ungleichberechtigung, Abschnitt 1. Eine Ungleichbehandlung wegen der in Paragraph 1, Abschnitt 2 genannten Gründe ist zulässig, wenn damit ein überragend wichtiges Gemeinwohlinteresse verfolgt wird. Ja, also Und wenn das. Männer was machen, ist das egoistisch, wenn Frauen was machen, ist das Gemeinwohlinteresse. Ja, Darauf wird genau. es The hinauslaufen. greater good. Und Ja, das zur genau. Gegen die Erreichung vorhandene dieses. Benachteiligung. Warte, warte, warte. Und das zur Erreichung dieses Ziels eingesetzte Mittel geeignet, erforderlich und angemessen ist. Also solange das Ziel gut ist, Erforderlich. sind Solange es uns die erforderlich Mittel ist, ne? gut. Genau, das Mittel reinigt. Ne, wie war das? Der Ja, Zweck genau, reinigt ja, Mittel so. richtig. Ja. Es gibt keine falschen Ziele, nur falsche Mittel, Also ja. es ist erforderlich und angemessen, Männer von politischen Ämtern auszuschließen, wenn das zu viele sind, zum Genau, Beispiel. zum Beispiel. Ja. oder die in der Diskussion nehmen, über Facebook oder so ein bisschen nach hinten zu schieben, damit die Frauen auch gehört werden. Ein überragend wichtiges Gemeinwohl ist insbesondere die Beseitigung bestehender Nachteile wegen der oben genannten Gründe. Also das ist hier so eigentlich schon eine Schlange wieder, die sich in den Schwanz beißt. Also wir dürfen das, weil, und vor allem dürfen wir das, wenn das gegen die Nachteile geht. Pox und Bipox und so. Ja, und zweitens, Ungleichbehandlungen wegen des Alters und des sozialen Status sind zulässig. Oh mein Gott. Wenn damit ein sachlicher Grund verfolgt wird und das zur Erreichung dieses Ziels eingesetzte Mittel geeignet, erforderlich und angemessen ist. Cool. Also mein sachlicher Grund ist, ich will Frauen loswerden. Das ist ein sehr sachlicher Grund. Ja, genau. Das Ganze ist dann nur eine Interpretationssache. Da kann ja die AfD dran ist, dreht sich das einfach um und sagt dann, jemand anders ist benachteiligt und dann wird das eben anders geregelt. Ja, und das ist genau das Problem damit, was ich meine, Mann. Das ist so dieses ganze Ausbauen von so einer Infrastruktur. Solange du am Steuer bist, ist ja für dich gesehen ja alles toll. Das freut mich für dich so. So, aber was ist, wenn du mal nicht an der Macht bist? Willst du halt immer an der Macht bleiben? Merkst du nicht, wie das vielleicht ein sehr großes Problem ist und du Leuten was verheimlichst? Ich meine, was? Und man könnte das hier ja auch ganz hart auslegen. Wegen Alters- und sozialen Status, also alte, weiße, reiche Männer dürfen auf der Straße verprügelt werden, um sie für ihre, obwohl das weiß ich, ob das dann erforderlich und angemessen ist, aber also man kann das, wie ihr sagt, für einfach alles benutzen. Man könnte auch sagen, dass alte, weiße Männer, die reich sind, noch mehr Geld kriegen müssen. Ja, aber was ist denn, ist das natürlich ein bisschen strittig, aber gut. Aber dann kann ich ja eigentlich hingehen und sagen, dass zur Erreichung meines Ziels mit einem sachlichen Grund, dass ich zum Beispiel Teil von meiner Ideologie, von meiner Religion umsetzen will, von meiner Kultur, die da beinhaltet, dass man zum Beispiel Jungs und Mädels beschneidet, so genital verstümmelt, ne? Dann sage ich so, okay, ja, da, die werden halt in meiner Kultur so behandelt, ist halt eine Ungleichbehandlung, aber das dient halt einem besseren so Zweck und so. Es ist ein sachlicher Grund, oder nicht? Also ist es nicht. Naja, nee. Religion und sachlicher Grund. Ja, ich weiß. For the greater good. Das kann man so umdrehen, wie es einem passt und deswegen ist das halt überhaupt ein quatschiges Ding. Das ist so dumm. Ja, das ist die Diskriminierung für die Antidiskriminierung. Und eigentlich sollte das nicht zulässige Ungleichbehandlung heißen, sondern Kulturkampf. Ja, aber ist dann die Person, die im Endeffekt dann zulässig ungleich behandelt wurde, nicht das Opfer von so einer Behandlung? Ich meine, der ganze Sinn davon ist ja, die Leute sozusagen ungleich zu behandeln. Dann sind sie ja im Endeffekt die Opfer, egal ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Aber 50 Seiten sind das ausgebreitet. Krass. Ein Büro für Recht und Wissenschaft, oh je. Ich hoffe nicht, dass das mit Steuergeld bezahlt, aber was rede ich da? Natürlich ist das mit Steuergeld bezahlt. Nee, das wurde hier erwirtschaftet. Hm. Ich habe was verloren. Der diskriminierten Person den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen? Was? Ach, ja, Schäden muss man ja Gott sei Dank nachweisen in Deutschland. Wenn den nicht nachweisen kannst du nicht ersetzen. Ja. Gut, wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann die diskriminierte Person eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Das ist ganz schön auch wieder halt. Mein Name falsch ausgesprochen, kostet 50 Euro. Ja. Gefragt, wo man herkommt. 100 Euro. Oder nimmt er zum Psychologen oder so, das kostet dann auch, ne? Das kann ja auch vorkommen. Der Anspruch ist so zu bemessen, dass die Diskriminierung wirksam, abschreckend und verhältnismäßig sanktioniert wird. Also ich denke mal arm ab, wenn man irgendwie das N-Wort sagt. Für die Mikroaggression dann eine Mikrostrafe. Abschrecken ist ein amerikanisches Ziel. In Deutschland gilt einfach nur Schaden wiederherstellen oder Schaden wieder gut machen. Ja, aber ich meine, das spaltet die Gesellschaft doch einfach ungemein. Wenn ich mir einfach so klar mache, wie viele Regeln es da scheinbar gibt, die ich beachten muss bei all diesen ganzen Mikroaggressionskram, ne, dann werde ich erst recht nicht mit Leuten reden. So, dann werde ich erst recht nicht mit POCs reden. Dann werde ich erst recht denken, dass die irgendwie zu Unrecht bevorzugt werden. Werde ich erst recht nicht auf Frauen achten, einfach weil ich denke, so, die kriegen eh alles irgendwie gegeben. Also das macht mich ja dann erst recht zu halt eben einem Frauenfeind, zu einem Ausländerfeind. Ich meine, meine Güte, es ist... Also diese Fristen, die sind ja unglaublich. Ohne Rücksicht auf diese Kenntnis 30 Jahren vor dem Eintritt des diskriminierenden Ereignisses. Ach du also Scheiße. Also passt auch, was ihr auf Social Media postet. Wenn in 30 Jahren in Berlin sich davon jemand beleidigt fühlt, dann... Nein, das geht ja hier um Körperschaften und um Behörden in dem Absatz. Also es geht nicht um Privatleute. Okay. Naja, vielleicht arbeitet er ja in 30 Jahren im Unternehmen oder in der Gebietskörperschaft, wer weiß. Du tust da diese eine Frist von 30 Jahren reinstecken und über Zeit verschiebt die sich und wird rüberkopiert und dann hast du das weiterverbreitet, ja. Dieses Argument, das ist ein rechtliches Argument, das finde ich sehr perfide, weil sich das mit einem intersektionalen Argument überschneidet, dass sich Leute ihrer Diskriminierung gar nicht bewusst sind und erst darauf hingewiesen werden müssen. Total durcheinander ist das auch. Da wird Mainstreaming, Paragraph. Wenn ich das lese, die Beseitigung bestehender Nachteile und die Forderung der tatsächlichen Durchsetzung von Chancengleichheit ist durchgängiges Leitprinzip und bei allen politischen, normgebenden und verwaltenden Maßnahmen der Berliner Verwaltung zu berücksichtigen. Es läuft alles darauf hinaus, dass Feminismuskritik irgendwann verboten wird. Zum Beispiel, ja, oder Einwanderungskritik. In Diversity-Kompetenz sind für alle Beschäftigten durch Fortbildungsangebote und Qualifizierungsmaßnahmen sicherzustellen. Sorry, ich lebe nicht in der DDR. Also zumindest das letzte Mal, als ich geguckt habe, musste ich noch nicht zum Leninismus-Marxismus-Seminar. Ja, dann wird das auch eine besondere Aufgabe der Beschäftigten und der Vorgesetzten und der Leiter. Was ist denn eigentlich Paragraph 1 Abschnitt 2? Was sind denn da für Gründe? Die Diversity-Kompetenz soll bei der Beurteilung der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung im Rahmen von Einstellungen und Aufstiegen der Beschäftigten berücksichtigt werden. Wir brauchen gar keinen Social Credit System. Wir können das alles über die Antidiskriminierungsrichtlinie lösen. Ja, und über das Grundgesetz natürlich. Winnie the Pooh würde sich freuen. Onkel Wladimir in Moskau würde sich freuen über so ein Gesetz. Gott, ey. Diversity Mainstreaming. Was wird denn noch alles? Pädophilie Mainstreaming demnächst, oder was? Wow, wow, wow, das ist pädophob von dir. Das ist richtig pädophob von dir gerade. Das kann ich so nicht stehen lassen. Nein, nein, nein. Immer, so, du willst Diversity und das, was du machst, ist, du löschst eine gesamte Schicht an Meinung einfach aus, weil du sagst, das ist keine Meinung. So, und damit machst du Diversity im Endeffekt geringer. Das ist halt das Ding. Wenn es mir zum Beispiel um Diversity um jeden Preis geht, dann muss ich genauso für dafür einstehen, dass Viren und Bakterien und all das ganze Zeug nicht vernichtet werden darf, sondern das muss erhalten bleiben und das ist so ein naturalistisches Argument. Ne? Aber es gibt ganz klar Sachen, die sind schädlich und es gibt ganz klar Sachen, die sind weniger schädlich und es gibt Sachen, die sind irgendwie bevorzugen. Ne? Das heißt, dieses Diversity Mainstreaming, der Begriff selbst ist schon einfach irreführend. Denen geht es nicht um Diversity, denen geht es um ihre eigene politisch motivierte Korrektheit. Es geht um Macht. Ja, klar, Macht ja, über Einstellung, Macht über Beförderung und damit auch Macht über eigentlich unabhängige Unternehmen. Ja, ja. Und wenn du dich dagegen wehrst, dann sagen sie, aha, wir haben das genau gewusst, dass du dich wehren wirst, also haben wir hier Gesetze vorbereitet, die dafür sorgen, dass du in die Knie gezwungen wirst. Und wenn du mitmachst, dann sagen dir die Leute nicht mal groß Dankeschön, sondern meckern weiter um. Das sieht man ja im Endeffekt auf so einer simulierten Version, was Videospiele angeht. So Social Justice Warrior beschweren sich wegen dem Spiel, was sie eh nicht kaufen würden. Wenn man ihnen hinterhergeht, dann sagen die, ja cool, ist aber nie genug und kaufen es eh nicht. Oder wenn man halt eben sich dagegen stellt, dann heulen die weiter rum und ja, potenziell zerstören die dir halt irgendwie deinen Ruf. Ja? Was aber halt eh keinen Effekt hat, weil die Leute kaufen eh das Spiel nicht und das juckt keinen, ja. Aber man sieht halt in so Videospielen, SJWs, so im Endeffekt, wohin das dann auch führt. So dumm. So dämlich. Ja, das ja und weil du gerade noch nach dem Paragraphen gefragt hast, also es geht um Diskriminierung wegen Rassismus, ethnischer Herkunft, des Geschlechts, Religion, Weltanschauung, einer Behinderung des Alters, der sexuellen Identität und des sozialen Status. Das aber sind die Sachen, die berücksichtigt werden müssen. Und nochmal, der Geltungsbereich sind alle beim Land Berlin Beschäftigten, alle Institute des Landes Berlin, alle Unternehmen, an denen das Land Berlin Mehrheitsbeteiligung oder Minderheitenbeteiligung hat. Und auch alle Institutionen, die privatisiert wurden und zukünftig privatisiert werden. Ja, warte. Alle Angestellten. Das verstehe ich schon, ja, aber warte mal. Du hast gesagt gehabt, es geht da darum, dass man halt auf diesen ganzen Kriterien da nicht diskriminieren darf, ne? Theoretisch, ja, laut diesem Link, diesem Gesetz, Vorschlag hier halt, ja. Steht da auch drin, dass man nicht bevorzugen darf? Na, ist doch, ja klar, das stand da vorhin drin, dass davon abgesehen werden kann, wenn es ein übergeordnetes Ziel gibt, ausgleichende Rechte. Ach so, ja, komm, sei doch still, Alter. Auf dem Paragraph 4 war das. Alter, still. Wir haben ein Gesetz, was schon eben das Antidiskriminierungsgesetz ist, was wir hier seit, keine Ahnung, seit einem halben Jahrhundert haben, so. Und das passt. Ja, ich wollte mal sagen, gegen Diversity an sich ist ja nichts einzuwenden. Wenn die Firmen oder sowas möchten, sollen sie das machen. Aber es gibt ja keinen Grund dafür, das jetzt irgendwie zwangsweise so durchzudrücken. Ja, klar, ja. Ja, und vor allem in einem riesigen Wasserkorb. Also das kostet ja auch diese ganzen Trainings. Das ist ja auch wieder der Punkt, wo sich Leute versuchen, die Taschen voll zu machen. Kontrolleure, die das alles einhalten, ja. das richtig einhalten. Und so. Zertifizierung, bla bla bla. Ja. Darum geht es ja hier, dass die Leute, die mehr als hier die mindestens 25.000 und aus oder Bauleistungen für mindestens 200.000 Euro für Berlin ausführen, dass die auch verpflichtet sind, diesen Blödsinn in ihre Verträge zu schreiben und weibliche Bauarbeiter einzustellen. Das ist nicht unbedingt neu, das ist nur neu, weil es jetzt bestimmte Kriterien betrifft, wie ja einleitend gesagt wurde, das Antidiskriminierungsgesetz bildet schon einen gewissen Teil ab von den Diskriminierungstatbeständen, die hier bemängelt werden. Aber laut seiner Lesart sind ja die Diskriminierungstatbestände, die noch nicht gesetzlich erfasst sind, sehr viel zahlreicher. Und deswegen gibt es da Handlungsbedarf. Okay, warte mal. Paragraph 10 Beweislast. Ist streitig, ob eine Person wegen der in Paragraph 1 Abschnitt 2 genannten Gründe diskriminiert worden ist, so trifft die andere Partei die Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes vorgelegen hat. Guck mal, da steht ja ein Elefant im Raum. Das ist ja wohl der Hammer. Warte, was heißt das nochmal? Die Beweislast umkehren sich schon, ne? Was bedeutet das? Das ist ein Abwenden von einer der Grundfesten unseres juristischen Systems. Ja, Moment. Ist streitig, ob eine Person wegen diesen Gründen da diskriminiert worden ist, so trifft die andere Partei die Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes vorliegt. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Arbeitgeber wärst und irgendjemand behauptet, du hättest in einem Vier-Augen-Gespräch gesagt, er wäre ein bla bla bla bla bla, was sich auf seine Herkunft bezieht oder auf seine Religion, dann müsstest du beweisen, dass du das nicht gesagt hast. Ganz einfach. Ansonsten wirst du bestraft. Genau, weil die beklagten VertreterInnen auf die unproblematische Möglichkeit hinweisen, dass halt Arbeitgeber lügen dürfen und sagen dürfen, nein, wir hatten ganz andere Gründe. Ja. Ja, so ist das nun mal, ne? Ich glaub, wenn ich jemanden nicht einstelle, der ein Kopftuch trägt, muss ich am Ende hinterher vielleicht beweisen, dass ich das nicht gemacht habe, weil er ein Kopftuch trägt, was ich eigentlich nicht beweisen kann. Sehr, sehr interessante Konstruktion. Ja, und der einzige Weg, das zu beweisen, wäre halt, dass du nachweisen kannst, hier, ich habe eine nachhaltige Struktur von Antidiskriminierungslehrgängen in meinem Aufgabenbereich etabliert und... Da unten steht das noch genauer. Ich muss sagen, dass das jetzt so umgesetzt wird. Gut, in Berlin ist alles möglich, aber es gibt einige Körper drin, die so eigentlich nicht funktionieren können. Mit der Auftragsvergabe da im Kopf. Und es gibt ja schon Regeln dafür, dass eben, in irgendeiner Bauarbeitfirma dann eben Frauen als Bauarbeiter angestellt sein müssen, damit man einen internationalen oder einen europäischen Auftrag bekommt oder so. Und wenn du dann in deiner Firma nicht nur eine Frau haben musst, sondern auch einen Schwarzen oder einen BIPOC und einen Russen und einen Transgender oder so, dann wird das schon ein bisschen schwieriger, beziehungsweise dann wird die Auswahl der Firmen mal auch kleiner, ne? Und irgendwie ist das aber, ein bisschen... Darf ich das hier kurz? Also, ja, finde ich ein Gebot und kein Verbot, was dann da auch nochmal eine Rolle spielt. Das ist eben nicht nur ein Verbotsparagraf hier, was da vorgeschlagen wird, sondern da wird ja auch massiv eingegriffen in die Sachen, die eben laufen. So. Ja. Und du sagst was sozusagen. So genügt bei einer unmittelbaren Diskriminierung zum Beispiel die Behauptung, die Kopftuch tragende Klägerin habe wegen des Kopftuchs als Ausdruck der muslimischen Religionszugehörigkeit der Klägerin in der Schule eine schlechtere Bewertung erhalten als eine Mitschülerin ohne Kopftuch. Nun trägt die beklagte Partei die volle Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot vorliegt. Diskriminierung? Seid ihr irre? Das ist ein Witz, ne? Ja, aber ich verstehe es immer noch nicht. Ich gehe morgen irgendwo hin und sage hier, Aneta Karana hat mich irgendwo angefasst und dann soll die aber beweisen, dass das nicht so war, oder was? Ja, Moment. Es geht doch um Diversität, okay? Es geht doch um Diversität. Das bedeutet doch, wenn es da eine Muslima gibt, die sagt so, ich will Muslima sein, ja, und ich habe so eine Firma und ich sage so, ich mag keine Muslimas und ich will keine bei mir in der Firma haben, weil Gründe. So, dann zahlst halt, du. Wie ist das denn irgendwie nicht genau gleich zu bewerten wie ihre Position? Warum muss nur ich mich verändern? Warum muss sie nicht ihre Position genauso beweisen und genauso zeigen, warum sie sich nicht ändern will? So, warum wird ihr denn geglaubt? Nur weil sie heult? Aber was ist, wenn ich dann wegen dem Prozess dann halt eben heule? So, white heterosexual male? White heterosexual male heulen wegen Diskriminierung? Ja, das ist ja das perfide hier, das läuft ja hier unter dem Arbeitsschutz. Ja, wo es ja eindeutig ein hierarchisches Gefälle gibt zwischen deinem Arbeitgeber und dir. Also das Argument, ich verstehe absolut, was du meinst, aber wenn es wirklich um Angestellte und Arbeitgeber geht, da ist das ja tatsächlich so. Ja, aber dafür gibt es ja auch Regeln. Und jetzt einfach zu sagen, okay, der Arbeitgeber darf sich nicht mehr damit rausreden, dass er jemand besser qualifizierten eingestellt hat. Er muss beweisen, dass es so war. Ja, und er muss beweisen, aber der muss das nur tun, wenn sich die Leute beschweren. Ja, also da wird den Leuten wieder ein riesiger, wenn das so umgesetzt wird, wird den Leuten wieder ein riesiger Hammer in die Hand gegeben, dass sie sich einfach überall bewerben und überall, wo sie abgelehnt werden, legen sie einfach mal Klage ein, weil sie haben ja nichts zu verlieren. Ja, aber dann kann ich mir ein Hitlerbärtchen machen und mich überall bewerben gehen. Und wenn die mich ablehnen, dann kriege ich da Geld davon, dass ich sagen kann, hier, wegen meinem Hitlerbärtchen werde ich nicht genommen. Das ist meine Entscheidung. Nee, du musst dann sagen, weil ich Russe bin. Hitlerbärtchen stehen nicht in den Gründen. Keiner ab. Das kauft mir keiner ab, dass ich Russenjude bin mit einem Hitlerbärtchen, okay? So, und wenn ich jemanden fragt und sagt, Dennis, das ist voll beleidigend, dass du das so trägst, weil so viele Leute, die assoziieren damit voll schlimme Sachen, so, uff. So, dann sage ich so, nee, Moment, das ist meine Entscheidung und mein Körper und ich will das jetzt und es ist nur ein Schnurrbart. Und so, nee, ich werde ihn nicht abrasieren. Ja, der soll so aussehen wie Hitler-Schnurrbart. Ja, aber das ist meine Entscheidung, lass mich doch. So, warum komme ich nicht damit durch? Und es klingt wie so ein Theater, so ein Clownsspiel, ne? Aber wenn da Leute wegen ihren ausgedacht religiösen Paraphernalia da rumlaufen damit, Alter, und sagen, ja, respektier das. Tja, du müsstest einfach was anderes nehmen, ja? Nimm einfach eine andere politische Ideologie als Vorlage und dann funktioniert es. Sag so ein einfach, Stalin-Bärtchen. Sag doch einfach, du wärst jetzt eine Frau. Du hast doch diese Bilder da. Boah, Alter, ich werde einfach eine Transgender-Hitler-Laper werden. Einfach eine. Ich sag einfach, ich bin Frau, aber mit Hitlerbärtchen. Was willst du machen? So. Sucht man sich ja nicht aus, denn das mit dem Bartwuchs. Oder ich werde jedes Mal, wenn mir jemand sagt, ich bin hier gegen Muslime, werde ich einfach die Schahada rezitieren, diese zwei Sätze da. Und dann bin ich wieder Muslim und dann kann mir niemand was. Das ist alles so dumm, Mann! Fuck! Und hier haben wir dann auch noch das Geld verdienen in Gesetze gegossen. Hier eine Stelle, da ein Controller, da ein Aufpasser, etc. Führt eine Liste qualifizierter Antidiskriminierungsverbände. Listen führen, geil. Ja, gut. Die Zivilgesellschaft. Mhm. Boah, Alter, ich wette 2 Euro darauf, dass da Antonio Amadeo draufsteht. Nein. Also ich muss sagen, dieser Satzteil ist hart. Aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeit Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bieten. Also einfach nur, weil sie ein Jahr tätig waren, bieten sie eine Gewähr dafür, dass sie sachgerecht arbeiten. So einen Satz habe ich ja wirklich selten gelesen. Ja, okay, nach der Logik kann ja auch der Safe Space .dev ja genauso erhalten bleiben. So, es besteht schon über ein Jahr, also soll es auch weiterhin bestehen. Nee, da steht, man muss seit über einem Jahr bestehen und aufgrund der bisherigen Tätigkeit Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung. Ach so. Ja, cool. Ja, aufgrund der bisherigen Tätigkeit. Ja, das heißt halt, du musst mindestens ein Jahr existieren. Ich bin es nicht formuliert, also bitte. Und in der Zeit halt auch brav. Du musst in einem Jahr diverse Leute einstellen, damit du den Auftrag annehmen kannst, den öffentlichen. Warte, meinst du mit diverse Leute einstellen im Sinne von, die Leute sind divers oder einfach nur mehrere? Genau, das ist das Durcheinander. Diverse Leute einstellen. Und das bunte Durcheinander. Doppeldivers. Okay, es wird unwiderleglich vermutet. Okay, noch so ein Satz. Dass Verbände, die mit Landesmitteln gefördert werden, diese Voraussetzung erfüllen. Weil die vorher schon gescreent worden sind und die Fördermittelkriterien erfüllen und das auch wirklich überprüft wird. Oder was soll hier insinuiert werden? Wahrscheinlich sehen die Förderkriterien nicht viel anders aus. Ja, unwiderlegt, aber nicht unwiderlegbar, ne? Voll cool. Voll cool. Ja, Berlin, ne? Das ist die Berliner Luft oder was? Also ist das Gesetz jetzt irgendwie schon beschlossen oder ist es ein Entwurf? Nein, das ist ein Vorschlag. Ein Entwurf. Okay. Von wem kommt das denn? Das kommt von einem Anwaltsbüro. Ich denke mal, dass die Berliner Regierung das in Auftrag gegeben hat. Achso, okay. Ja, immerhin. Ich meine. Hier steht Freie Uni, das wird gehostet auf Server von der Freien Uni. Also irgendwie denke ich mal, dass das schon offiziell ist, dass Berlin sozusagen gesagt hat, ja, was müssten wir denn machen? Schreib uns doch mal jemand was. Ja, also im Auftrag, es ist eine Auftragsarbeit der Landesstelle für Gleichbehandlung von Berlin. Allerdings ist es eine Auftragsarbeit und kommt nicht von der Landesstelle für Gleichbehandlung. Steht auch explizit hier drin. Und der Anwalt Alexander Klose hat das wohl verfasst. Guck mal, Verbandsklagerecht, so Paragraph 13 Abschnitt 2. Soweit eine betroffene Person selbst Klage erheben kann oder hätte erheben können, ist die Verbandsklage nur zulässig, wenn der Verband geltend macht, dass es sich bei der Maßnahme um einen Fall von allgemeiner Bedeutung handelt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn eine Vielzahl gleichgelagerter Fälle vorliegt. Was bedeutet das auf Deutsch? Ja, das bedeutet, dass man natürlich, dass Verbände gegen Computerspielehersteller klagen können wegen Gamergate. So. Ja, oder das bedeutet halt nicht, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung klagen kann, weil du einen Job bei irgendwem nicht gekriegt hast. Wenn aber 20 Leute mit Kopftuch bei irgendeiner Firma den Job nicht gekriegt haben, dann ist es eine Vielzahl gleichgelagerter Fälle zum Beispiel. Ja, ja. Darum geht's. Also, dass du halt nicht wegen jedem Firlefanz eine Verbandsklage anstrengen kannst. Also, eben auch ein bisschen, also du persönlich kannst immer klagen. Ne? Aber ein Verband kann sich nur mit dranhängen, wenn es auch wirklich mehrere Leute gibt. Ja, aber soweit ich das hier verstehe, können die das ja auch dann führen, ohne dass es überhaupt wen gibt. Weil hier steht ja auch, hätte erheben können. Also, was so viel heißt. Das macht man ja immer anhand so einer Annahme fest irgendwie. Ja. Ja, das finde ich ein bisschen willkürlich, fantasiemäßig. Allgemeine Bedeutung bedeutet ja nicht, dass da so und so viele Leute sich gemeldet haben. Nö, allgemeine Bedeutung bedeutet, dass wenn du einen Fall findest, also eine von diesen Antidiskriminierungsverbänden, musst du deine ganzen Freunde von den Medien anrufen und sagen, schreib mal darüber. Ja, und dann kannst du hingehen. Freunde. Ja, aber dann kannst du doch, die Antidiskriminierungsverbände haben Freunde bei den Medien. Und dann kannst du hingehen und sagen, das ist ein Fall von allgemeiner Bedeutung. Also mehr als drei gleichgelagerter Fälle vorliegen. In allgemeiner Bedeutung kann man als Richter auch zustimmen oder ablehnen und sagen, eben nicht. Also. Oder man kann es halt, wie ich es eben skizziert habe, auch selber schaffen, diese allgemeine Bedeutung. Berlin. Irgendwie mag ich das Ding nicht. Das mag uns auch nicht. Meinst du Berlin? Ich auch nicht. Ja, oder das Pamphlet hier. Ja. Multiple Choice, ja. Zuständige Antidiskriminierungsstelle, Landesstelle für Dings einrichten. Und noch mehr Leute. Freigestellte. Die sich um Gerechtigkeit kümmern. Wahnsinn. Ja, es ist eine ziemliche Industrie geworden, ne? Diese Gerechtigkeitsindustrie. Warte, die Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung nimmt vor allem folgende Aufgaben wahr. Erstens, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit. Zweitens, Maßnahmen zur Sensibilisierung für und zur Prävention von Diskriminierung. Ja, es sei denn, es nützt euch. Drittens, Lokalisierung und Abbau struktureller Diskriminierung. Es sei denn, es nützt euch. Viertens, Gewährleistung, Weiterentwicklung und Steuerung einer bedarfsgerechten, effizienten und niedrigschwelligen Selbsthilfe- und Beratungsinfrastruktur. Fünftens, Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen zu Diskriminierung, ihrer Ursache und ihrer Folgen. Alter, wie die Soziologie als einfach wissenschaftlich darstellen. Ich meine, das Problem mit Soziologie ist halt einfach, dass es nicht reproduzierbar ist. Du kannst gerne irgendetwas messen, aber es ist nicht reproduzierbar. Das ist das Problem an so Zeug, Mann. Man muss ganz genau darauf achten, dass man wissenschaftlich Standards halt hat und Ethik in wissenschaftlichen Arbeiten hat. Also, ach. Zweitens, zur Umsetzung dieser Aufgaben entwickelt die Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung entsprechende Konzepte, Strategien und Maßnahmen und kann Maßnahmen gegenüber anderen Senatsverwaltungen anregen. Drittens, die Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung, Alter, was ist denn das? Müssen die das so schreiben? Landesstelle für Gleichbehandlung strich gegen Diskriminierung? Okay, Lesekompetenz, OPEX. Zur Umsetzung dieser Aufgaben entwickelt die Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung entsprechende Konzepte. Das ist einfach wirr geschrieben, glaube ich. Nee, das ist der Name von dem Ding. Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung. Guck dir den Punkt 3 an. Die Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung legt dem Abgeordnetenhaus von Berlin alle 2 Jahre einen Bericht hin. So. Im Bericht über ihre Tätigkeit vor und gibt Empfehlungen zur Verhinderung und Beseitigung von Diskriminierung, es sei denn, sie nützt euch, sowie zur Förderung einer Kultur oder Wertschätzung und von Vielfalt, außer die Vielfalt ist nicht die, die ihr wollt. Viertens, die Zuständigkeiten der für Frauen sowie Behinderten- und Seniorenpolitik zuständigen Senatsverwaltung, des oder der Beauftragten für Integration und Migration, des oder der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung und des oder der Beauftragten für Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften bleiben unberührt. Ja. Sie sollen bei Diskriminierung aus mehreren der in Paragraph 1 Abschnitt 2 genannten Gründen mit der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung zusammenarbeiten. Wirklich, Landesstelle für Gleichbehandlung strich gegen Diskriminierung ist der Name von denen. Und die sind inkompetent, da irgendwie Anführungszeichen drumherum zu machen. Ich meine, meine Güte. Uff. Und dann geht sogar im Text dann noch weiter. Ziel der Arbeit der Landesstelle für Gleichbehandlung strich gegen Diskriminierung. So, Junge. Wieso? Was ist das für eine Namenswahl? Ja, das soll auch ein bisschen, glaube ich, irgendwie festlegen, dass man Gleichbehandlung eben als Diskriminierungsgegenteil ansieht oder so, was es nicht unbedingt ist. Ich meine, da kannst du irgendwie sagen, Ziel der Arbeit für Feminismus gegen Antifeminismus. So, Ziel der Arbeit für Antifa gegen Nazis, gegen Faschismus. So, wieso dieses Doppelgemoppel? Dieser Satz, den hättest du ganz vorlesen sollen, OPEX. Ziel der Landesstelle ist die Verhinderung und Beseitigung jeder Form von Diskriminierung sowie die Förderung einer Kultur der Wertschätzung von Vielfalt. A. Jede Form der Diskriminierung widerspricht eurem Artikel oder Paragraph 4, nämlich der positiven Diskriminierung. Ihr wollt nicht jede Form von Diskriminierung abschaffen. Und die Förderung einer Kultur der Wertschätzung von Vielfalt ist so abstruses ideologisches Gebilde, dass ich das überhaupt nicht in einem Gesetz drin haben will. Guck mal, so sämtliche totalitären Diktatoren haben alle irgendwie Bock auf Vielfalt gehabt, nur halt eben haben sie da die Grenze gezogen, wo ihnen das nicht geschmeckt hat. So, Stalin und Hitler und Mao und so sind alle total für Meinungsfreiheit, aber halt für ihre Meinung. Und für alles, was da nicht reinpasst, ist halt einfach nicht erlaubt. Und wer will das schon sehen? Und das schädigt den Leuten. Weißt du, so, und deswegen muss es vernichtet werden, anstatt dass man Leute darüber aufklärt und ihnen selbst die Möglichkeit gibt, sich zu bilden. Warte, was ist denn der nächste Satz dann? Dabei kommt es nicht drauf an, ob die Diskriminierung... scroll mal runter ganz kurz, bitte. Ja, genau. Dabei kommt es nicht drauf an, ob die Diskriminierung durch das LADG oder andere Vorschriften... oder andere Vorschriften zum Schutz von Diskriminierung, wie zum Beispiel das AGG, verboten sind. Okay. Alright. Ja, ich dachte, da wäre was Interessanteres. Ja, aber ich finde das schon interessant genug. Es klingt so nach, ja, und wir überlegen uns dann auch noch ein paar neue Sorten von Diskriminierung, die es vorher noch gar nicht gab. Das machen wir dann einfach so, wie wir gerade wollen. Hashtag alles klar geregelt. Mhm. Ja, das läuft unter dem Titel Ausgleichende Gerechtigkeit. Da darf diskriminiert werden. Stand ja, glaube ich, auch in Paragraph 4. Ja, und die Leute, die das nicht haben wollen, was passiert dann mit denen? Gibt es da keinen irgendwie einen Punkt, ab dem man das noch bereden kann mit Leuten? Oder so, du hast was gemacht, was diskriminierend ist und in der schlechten Diskriminierungsart, deswegen wirst du jetzt dafür bestraft. Wenn du was in positive Diskriminierung machst, dann ist das gut. Ich meine, das geht auch nur so lange gut, bis die vermeintlichen jetzigen sozusagen Tätergruppen dann auf einmal so klein sind und so schwach sind, dass dann halt ja sie die Macht halt nicht mehr haben und da steht dann eine andere Gruppe da. Darf man das dann gegen sie anwenden? Ja, die Leute sind dagegen, so wie ich das gelesen habe, sind die meisten Leute gegen solche Maßnahmen, gegen solche Einteilungen und gegen solche Zwangsdiversitätsbestrebungen. Ja. Frauenmorde von ihren Männern getötet. Das Bundeskriminalamt sagt, dass 2018 in Deutschland 122 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern umgebracht wurden. Eine Dokumentation. Ja, und achte darauf, irgendwie voll reißerisch wie die Bild-Zeitung, haben sie eine nach dem anderen alle Fälle aufgelistet und alle kurz beschrieben. Ja, genau. Und vernünftig auch einzugehen, dass man es irgendwie verstehen könnte, wie es rechtlich gelaufen ist. Ich habe mir ein paar Sachen angeguckt, also ich habe das jetzt mal direkt raus, sorry, ich sage das mal direkt. Mir ist direkt aufgefallen, dass da doch mehrere Fälle bei waren, zum Beispiel, wo Senioren sich gegenseitig irgendwie umgebracht haben oder so. Genau, das ist zum Beispiel ziemlich interessant dabei. Hey, da ist mir richtig der Kamm geschwollen. Jetzt bist du dran. Ja, genau, das ist auf jeden Fall ziemlich interessant, dass da wirklich auffallend viele waren, die, wo irgendwie beide, also Opfer und Täter, über 80 waren. Also. Und das auch rechtlich so eingeordnet worden ist, großenteils als Tötung auf Verlangen. Ja. Ja, genau. Und mit pflegebedürftig und so stand da auch ein paar Mal dabei. Ja. Und das ist schon mal auffallend. Und dann ist auch auffallend, dass da relativ, also auch auf jeden Fall ein paar sogenannte erweiterte Suizide dabei sind, also wo sich der Mann gleich auch noch selber umgebracht hat. Ja, das wäre meine nächste Frage. So, ja, die Frau wurde halt getötet, Stimmt. Aber was war denn der Kontext? So, ich meine, 122 sind halt irgendwie schon 122 irgendwo zu viel. Ja, das so, steht da ja halt schon jetzt relativ häufig jetzt. Also die haben das halt alles aufgelistet. Also nicht alles, aber viel halt. Und was mir auch aufgefallen ist, sie haben ein paar Mal erwähnt, dass die AfD irgendwelche Dinge ausgeschlachtet hat. Das haben sie ein paar Mal erwähnt. Was sie hier auch drinstehen haben, ist dieses Ding mit dem Kind da an dem U-Bahnhof in Hamburg, was ein Migrant war. Und das steht aber nicht da mit den Migranten. Und dieses Ding, ich habe mich auch gefragt, ob da die Ehrenmorde auch wohl drin sind. Das kann gut sein, ja. Aber wenn, dann wird es halt nicht erwähnt, weil das Ding mit Kandel haben sie da auch drin. Und da steht auch nicht drin, dass es ein Migrant war. Also wenn man das nicht weiß, dann weiß man das nicht, wenn man das hier gelesen hat, weil da steht es nicht drin. Aber dass die AfD irgendwelche Dinge ausgeschlachtet hat, das haben sie mehrfach erwähnt. Und das Krasse ist ja auch, da steht Frauenmorde und von ihren Männern getötet. Also ist das nur ein Teil dieser Teilstatistik, wo halt eben Männer die Täter waren. Was ist mit den Situationen, wo Frauen die Täter sind? Ja, das interessiert ihn nicht. Ja, okay, cool. Aber dann, was interessiert euch denn? Narrativ weiterspinnen? Ja, geil. Weißt du, wenn die AfD sich über irgendwie Situationen halt eben profiliert oder wie man ihnen nachspricht, dass sie sich profilieren, so dann ist das sehr groß ein Aufschrei, aber wenn hier im Endeffekt so das Narrativ genauso mit Opferstatistik zurechtgeschnitten wird, damit man da irgendwas pushen kann emotional, dann ist es okay. Weißt du, wo ist der Unterschied zwischen dieser Auflistung und dem, was zum Beispiel diese Migrant Map da macht, diese Kriminalkarte, die dir sagt, so, okay, da ist das Verbrechen begangen worden von Migranten und so. Eigentlich gibt es ja keinen Unterschied. Ja. Das ist halt das Seltsame dran. So, wieso ist das politisch korrekt? Was macht das politisch korrekt? Einfach das Narrativ, das ist aber arbiträr. Doch traurig, Mann. Also der Fischer hat im Spiegel geschrieben, dass das nicht korrekt ist. Ja. Ja. Interview ja, Männerforscher Klaus. Ich habe nicht gelesen, aber ich habe ja. Ja, Männerforscher noch was zu sagen. Männlich, ach so, ja. 359 insgesamt. Ein Schwachkopf, der Vogel. Ich extra nicht eingereicht. 340 weiblich insgesamt, also knapp mehr Männer als Frauen und 340 insgesamt Frauen, das heißt, die Zahl der Beziehungstaten sind da ja sehr überproportional vertreten und das ist aus der PKS 2018, auf die sich der Artikel, glaube ich, auch bezogen hat. Mhm. Spannend. Es ist, so, es ist toll, dass ich einfach mal, um einen Artikel zu verstehen, erstmal eine ganz andere Webseite aufschlagen muss, um mich dort zu informieren, was die eigentliche Story ist. So, klasse. Männerforscher Klaus Teheweilt, Teheweleit, Entschuldigung, Klaus Teheweleit, Männer tragen eine 12.000 Jahre alte Gewaltsgeschichte im Körper, die in unseren Gesellschaften gepflegt und gefördert wird. Ja, ich denke, so ähnlich hat die gute Judith Zewinsch-Bassert auch reagiert, als sie das Interview führen musste. Weil der Herr Teveleit sagt schon einigen hanebüchenen Unsinn hier. Finde ich auch. Finden Sie den Begriff der toxischen Männlichkeit übertrieben, fragt sie ganz keck. Und er sagt, Begriffe wie toxische Männlichkeit sind immer übertrieben. Und diejenigen, die sie benutzen, wissen das meistens auch. Die Formel erhebt ja nicht den Anspruch auf exakte Wirklichkeitsbeschreibung, sondern befasst bestimmte Phänomene, die es gibt, in zwei Wörtern zusammen. Es geht hier um Männlichkeit als ein Gift sowie verpestete Luft. Eine bestimmte Form der Männlichkeit also, die nicht anders kann, als gesellschaftliche Wirklichkeit über Gewaltverhältnisse zu gestalten. Ja, ja, vergiftet, ne? Da muss man die Gesellschaft reinigen oder so. Ist alles ist vergiftet. Ja, vergiftet. Ja, ja, aber dann ist meine Frage eben dann darauf hin, ja, aber was ist mit Frauen, die halt... Ah, warte mal. Die Judith weiß ganz genau, was du denkst. Die fragt nämlich, sie differenzieren. Aber durch solche pauschalen Begriffe wird doch zugleich ein diffuser Hass auf Männer geschürt. Das Feindbild des alten weißen Mannes und Aussagen wie alle Männer sind sexistisch sind im feministischen Diskurs mittlerweile sehr häufig anzutreffen. Ich weiß nicht, ob es das sehr oft gibt, sagt der Wissenschaftler. In der feministischen Bewegung auf jeden Fall, sagt die Redakteurin. Ja gut, sowas wird eben in neuen und alten Medien veröffentlicht. Aber die veröffentlichte Meinung ist nicht die öffentliche Meinung. Ich glaube nicht, dass solche Ansichten unter Frauen sehr verbreitet sind. Ich halte das für Quatsch. Ja, okay, aber war wie... Ja, aber... Super. Hat er die letzten 12.000 Jahre hinter einem Stein gelebt oder was ist mit dem los? Moment, wenn der Typ sich selbst profiliert als ein Profi-Feminist, okay? So, wieso, wie kann es dann einfach sein, dass er dann einfach sagt, ja hier, nee, das sind eigentlich die falschen Frauen oder nee, so viele gibt's da gar nicht von. Ich meine, das ist doch buchstäblich diese Todsünde, die Männer überhaupt machen können zu Frauen im Augen von Feministen, dass man ihnen halt, dass man sie halt kleinredet, dass man sie umdeutet. Ich meine, wie ist sein Verhalten denn keine toxische Männlichkeit? Ja, manche Leute prüfen aber irgendwie zu lange nicht, ob die Wahrheit noch mit ihrer Meinung übereinstimmt oder so. Ich habe nicht das Gefühl, dass der überhaupt, also ich frage mich, warum man den überhaupt interviewt. Also sie sagt hier, Katharina Barley hat etwa neulich im Bundestag Männer für den Brexit verantwortlich gemacht. Vielleicht wollte die Frau Sivinsch den outen. Ich glaube, sie sitzen da einfach einem Journalistenfehler auf. Welchem? Sie glauben das veröffentlichte Printwort. Doch das kümmert die meisten Menschen überhaupt nicht. Das sind Randphänomene, ebenso wie das, was Politiker so daherreden. Das ist schließlich deren Beruf. Alles völlig ungefährlich, die Rede. Das nimmt ja keiner ernst. Ah. Genau, was in der Zeitung steht. Wer glaubt das schon? Ne? Ja, also, aber warum soll ich ihn dann ernst nehmen? Warum macht man ein Interview mit, wenn nicht ernst genommen werden will? Vor allen Dingen, ja, das, was Politiker sagen, das hat ja auch überhaupt keine Konsequenz. In meinem Vortrag habe ich beschrieben, dass die Anfänge unserer Kultur, vor allem der griechischen Mythologie, von einer Vergewaltigungskultur geprägt sind. Wenn sich Zeus und andere Götter in der Gestalt von Schwänen, Frauen oder Geistern über schlafende Königstöchter hermachen, ja, das dann ist das wichtig, nichts ne? das anderes ist wichtig, als die Glorifizierung einer Vergewaltigung. Schon hier wird der Übergriff von Männern auf Frauen legitimiert, nur waren die Griechen so geschickt, diese Übergriffe als Göttertaten zu beschreiben. Ja, das ist wichtig, aber was im Bundestag passiert, ist egal. Ja. Wait, ja, also fiktionale Götter, die irgendwo kulturell keine Relevanz spielen in Deutschland, ist so ein Ding von, ja, weißt du was, ja, das ist Vergewaltigung da, das wird so beschrieben und das ist ja voll schlimm, U-I-A. Ja, aber dann kannst du weißt genauso du nicht, halt, hast du noch nie einen Vergewaltiger irgendwie nach der Tat getroffen und der hat gesagt, ja, aber Zeus hat das auch gemacht. Ja, richtig, genau, ja. Also, der ganze Bus hat geklatscht und ist bis zur Endhaltestelle durchgefahren. Meine, nach der Logik kann ich ja genauso eben gegen sämtliche Religionen argumentieren und sagen, guck mal, die sind alle unmoralisch und unethisch und was soll denn der Scheiß so. Die pöbeln noch lange nicht, der pöbelt das noch lange nicht. Ja, das ist aber auch ein wichtiger Punkt. Der einzige Grund, das überhaupt anzumerken, ja, der irgendwie Relevanz hätte heutzutage, wäre halt zu sagen, ja, das war damals so und das ist bis heute immer so, noch so, das zu unterstellen. Warum sollte man das heute überhaupt erwähnen? Ja, Moment, Preis. Männliche Übergriffe existieren in unserer Gesellschaft und bleiben in vielen Fällen straflos, weil sie gar nicht als übergriffiger Akt, sondern als Selbstverständlichkeit gedacht werden. Ey, was Bescheid. All das geschieht nicht mehr nur unbewusst, sondern auch bewusst, weil wir das alle mehr oder weniger im Körper tragen. Und warum ist die Gewaltgeschichte 12.000 Jahre alt? Wie hat er das gemessen? Zeus. Na, mit dem Ackerbau und so weiter. Ja, Religionen sind Mann gemacht. Gottes Wort ist auch immer das Wort des Mannes. Damit ist der Übergriff von Anfang an gegeben, OPEX. Ja, der ist aber richtig islamophob, Alter. So, weil Mohammed ist ein Mann. Ja, und hier Kriegstreiber und Kinderschänder und so, weißt Bescheid. Ja, er ist ein besonderes Wetter. Frauen führten die Feld- und Hausarbeit aus, Männer führten indes muskulär-motorische Tätigkeiten aus, wie Kriegshandwerk, Bergbau und Schifffahrt. Das alles sind rein männliche Technologien. Auch die ganze Unterwerfung der mittelmeerischen Kultur geschah durch seefahrende Männer. Das gleiche gilt für Kolonialismus. Ja, die Frauen waren ja zu Hause, mussten auf die Kinder aufpassen. Manometer. Der männliche Körper ist in unserer Kultur gesellschaftlich, historisch darauf angelegt, stärker mit Muskelmotorik zu agieren als mit Inhalt. Der Körper ist nie alleine. Der Körper ist mit den Technologien, mit denen er aufwächst, verbunden. Und es gibt Technologien, die körperlich überwältigend sind. Der Panzer überrollt, die Puppe, die ein Kleid angezogen bekommt, überrollt dicht. What? Ein Spielzeugpanzer überrollt auch niemanden. Was ist das für ein schiefer Vergleich? Klaus, wieso? Was ist denn Ihre Lösung? Was du willst und du hast dich so entschieden zu werden, warum? Was ist denn Ihre Lösung? Weniger Technik für Männer? Nein, der kleine Junge wird ja nicht gleich Ingenieur. Man sollte möglichst die gleiche Behandlungsform finden, sodass eine Gleichheit von Rechten und Zugänglichkeiten hergestellt wird. Ja. Wer ist da dagegen? Ja, und wo sind die Schilder von den Unis? Weiber, haut ab, ihr studiert keine Physik zum Beispiel. Ja. Ich erinnere mich daran, dass die Männer auch immer kooperieren mussten und auch ihren sozialen Sinn da schärfen mussten, im Miteinander gegen den Gegner oder so. Es ging ja auch nicht nur alles irgendwie auf egoistische und brachiale Weise, ne? Also. Im Zwischenmenschlichen hört man auf, in Begriffen zu denken, weil man hier vor alltäglichen Problemen steht, für die man ganz pragmatische Lösungen finden muss. Wie teilt man etwa den Haushalt? Wie geht man mit den Kindern um? Erst wenn hier von vielen Menschen ähnliche Entscheidungen getroffen werden, passiert etwas. Veränderung geschieht nicht darüber, was Feministinnen veröffentlichen, sondern über das, was sich konkret in den Familien abspielt. Kurz, es geht immer um die Lösung von praktischen Problemen, nicht darum, ob man diese oder jene Idee vertritt. Das ist vollkommen egal. Ja, aber ich meine, die Lösungsansätze, die man hat, sind symptomatisch für die Weltanschauung, die man vertritt. Also ist die Idee, wenn der Staat in die Familie eingreift, dann ist das sowieso alles hinfällig, ne? Ja, aber der Staat kann auch nur eingreifen, eben weil da schon so eine Weltanschauung beim Staat liegt, in der Gesellschaft vorliegt, dass das okay sei. Der Staat möchte nur, dass die Kinder morgens ihren Kakao kriegen zum Frühstück. Ja, aber was? Danke, Klaus. 12.000 Jahre Gewaltgeschichte im Körper. Ich wusste, da ist irgendwas. Ja, aber was war denn vor diesen 12.000 Jahren? Drückt immer so, ne? Haben wir da alle im Paradies gelebt? Manche Leute behaupten ja, es gibt uns erst 6.000 Jahre. Also. Ja, huf. Die Kompetenzen der Jugendlichen in Deutschland driften stärker auseinander. Vor allem bei den Jungen gibt es mehr schwache Schüler. Die Forscherinnen und Forscher suchen nach einer Erklärung. Worum geht's hier? Die suchen nach einer Erklärung, ja. Lass mal suchen. Die suchen wir schon ziemlich lange. Ja, die Schüler sind schlecht geworden. Das PISA-Test, ne? Also die Ergebnisse sind wieder etwas gesunken, sind etwas schlechter geworden. Was aber wahrscheinlich daran liegt, dass wir einen Zuzug von Ausländern hatten und die eben nicht so gut Deutsch sprechen und dann auch nicht so gut schreiben und so weiter. Also das ist eine relativ normale Entwicklung, würde ich mal sagen, die sich da zeigt. Ich weiß nicht, warum man überhaupt irgendwelche Begründungen groß suchen muss. Ja, man könnte vielleicht nochmal gucken, wie das mit den Jungs ist, mit den Mathematik. Weil die sind nämlich um einige Punkte abgesackt, wenn die Mädchen gleich geblieben sind. Trotz der vielen Förderung oder wegen der vielen Förderung, ich weiß auch nicht genau. Ja, auf die Jungs wird da eben nicht geguckt, beziehungsweise wenn es, wenn man nach Ursachen sucht, warum die Jungs da schlechter sind, dann heißt es in der Regel, ihnen fehlt die Motivation, sie haben keine Lust zu lernen und außerdem halten sie sich für Machos. So sieht das aus. Wow. Und in Hessen schafft man deswegen die Noten ab, damit auf jeden Fall keiner, gar keine Motivation mehr da ist, irgendwas hinzukriegen. Möglicherweise, ja. Diese ganze leistungslose Schule ist an dem Scheiß schuld. Vor allem. Also ich habe mitgekriegt, dass da auch viele Lehrer zum Beispiel mit dieser wir schreiben, wie wir lustig sind oder so, Art und Weise, denen das beizubringen, eben nicht zufrieden sind. Ne? Das klappt ja auch nicht so besonders offensichtlich. Aber ja, man macht das eben einfach immer erstmal. Das ist ja bei den Diversitätsregeln so ähnlich. Ne? Man macht das einfach erstmal. Wegen Falschzitats. Kühners siegt vor Gericht gegen rechten Hassposter. Was ist das für eine Überschrift? Kannst du seine Adresse, kannst du da mal vorbeigehen und sagen? Das suggeriert so ein bisschen, dass es um die Sache von neulich ging. Geht es ja auch nur so halb. Also in diesem Fall hat sie jetzt gegen den Beitrag quasi, also vorher ging es um die Kommentare unter so einem Beitrag und jetzt ist sie gegen den Beitrag vorgegangen und da hat sie irgendwie recht bekommen, dass es angeblich falsch zitiert war. Und der Beitrag war ja irgendwie wegen diesem Zwischenruf von ihr, hat er ihr das aber wohl irgendwie in den Mund gelegt, also so als hätte sie das selber gemeint, aber sie hat ja eigentlich nur gemeint, dass das bei den Grünen darauf bezogen war, irgendwie so. Also es ist auch... Ja, ihre Ausrede war ein bisschen dünn, aber sie hatte eine. Ja, so, genau. So. Und da hat sie jetzt recht bekommen, auf jeden Fall, ja. Also lassen Sie den Beitrag, dann sind die Beleidigungen auch weg, oder wie? Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich denke mal, es wird wohl auch so sein, dass einfach den Leuten ein bisschen Schaden zufügen. Und ja, das NetzDG soll jetzt verschärft werden und wir haben ja schon länger gehört, dass das Motto jetzt irgendwie lautet, wie lautet es? Melden statt nur löschen? Irgendwie so. Aber das Bild ist auf jeden Fall gut, dass du ausgewählt haben. Ja. Genau, es ist die Frage, ist das jetzt eine Dame, die jetzt gerade gelesen hat, dass sie jetzt gleich von der Polizei besucht wird? Oder? Oder hat sie ein Hassposting bekommen? Das weiß man jetzt nicht mehr. Und was ich hier besonders schön fand, ist dieser Begriff und vieles mehr. Zufolge Plattformbetreiber künftig Hakenkreuz-Postings, Morddrohungen, volksverhetzende Inhalte und vieles mehr, was auch immer das bedeuten soll. Also auch kleine Beleidigungen, vollkommen unwichtigen Scheiß. Ja, das heißt vor allem, dass das irgendwie automatisch, glaube ich, läuft. Irgendwie per Algorithmus soll das dann laufen. Naja, also... Nee, das wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, sie wollen es halt so haben, dass die ganzen Sachen, die mit NetzDG dann gemeldet werden, nicht mehr gelöscht werden, sondern direkt weitergeleitet werden. Okay. Und... Ja, was zu tun, ja. Das auf jeden Fall, ja. Und vieles mehr. Also das und vieles mehr, das... ja. Ja, Facebook möchte ich keine knutschen Männerbilder mehr auf ihrer Seite haben. Weiß nicht, wie sie drauf kommen. Auf jeden Fall haben sie jetzt aktuell irgendwelche Bilder wohl gelöscht sogar und ja, möchten das irgendwie auch nicht. Keine Ahnung, wieso. Finde ich ein bisschen komisch, weiß nicht genau. Also. Ja, aber da gibt es da nicht sofort, hat es da nicht sofort einen üblen Shitstorm gegeben? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich da, also bei sowas hätte ich jetzt erwartet, dass dass Twitter explodiert eigentlich. Ja, vielleicht schitzt du das nicht mehr so zur Zeit. Ich weiß es nicht genau, dass die Leute irgendwie auch nicht mehr mitgehen mit diesem Blödsinn, nehme ich mal an. Und in dem Fall wäre es vielleicht kein Blödsinn gewesen. Ne? Eine andere interessante Strategie, das sei nur kurz am Rand erwähnt, die ein Social-Media-Unternehmen letzte Woche gefahren hat, TikTok, war, dass sie, um quasi Hate Speech vorzubeugen oder entgegenzuwirken, nicht die Leute sperren, die Hate Speech betreiben, sondern die Leute, die wahrscheinlich Opfer von Hate Speech werden könnten. Da wurde halt geguckt, was haben die für Sachen in ihren Bios stehen. Und wenn da irgendwelche Hinweise waren, dass die halt irgendeiner zu irgendeiner Gruppe gehören, die oftmals diskriminiert wird, wurden die einfach geblockt. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon wieder rückgängig gemacht wird, aber das ist halt die chinesische Methode. Das ist kostengünstiger. Ne? Lieber ja, es kam ja auch raus, blocken dass die... statt 20 Millionen, die sich drüber beschweren. Ja, aber TikTok hat ja auch gedrosselt aufgrund von Inhalten. Kam ja auch letzte Woche diese Geschichte, dass zum Beispiel Inhalte von Behinderten weniger gut gelaufen sind bei denen und so. Ja, die Jasmina muss da richtig durchgreifen. Tja, die Jasmina, ich habe dir ja um einen Kommentar gebeten dazu, aber komischerweise ist da nichts gekommen. Weiß ich auch nicht. Aber du kannst doch ihre Sachen lesen, ne? Nee. Aber ich kann ja schreiben, @lasersushi, und dann, was sagst du eigentlich zu dieser Vorgehensweise deines Arbeitgebers? Hier haben wir Köln. Mord, Drogen und Hakenkreuze. Kölner Schwulenpaar, wir haben Angst um unser Leben. Ja. Hört sich schlimm an, hört sich richtig krass an. Also ich möchte auch nicht, was die beiden Herrschaften hier durchhaben. Irgendwie halt Hakenkreuze im Hausflur, bespuckt werden, geschlagen werden. Und ja, hört sich ja schlimm an. Ich denke mal, also wahrscheinlich Gefahr von rechts. Tage später wurden wir an der Bushaltestelle von jungen Männern, die sich dort abends aufhielten, als Schwuchteln beschimpft. Fortan waren ja, die ein Ziel der Gruppe. Ja, und dann sagt der eine von denen doch tatsächlich, wir kennen die Täter vom Sehen, sie wohnen in der Nachbarschaft und haben türkische Wurzeln. Wir wurden von ihnen bespuckt und schließlich auch getreten und geschlagen, wenn wir an der Bushaltestelle vorbeiliefen. Ja, Hakenkreuze. Ganz klar, politisch motivierte Kriminalität rechts, wahrscheinlich in der Statistik der Polizei Köln. Ja. Nur manchmal ist im Kleingedruckten halt noch was anderes zu lesen. Das war eigentlich das, warum ich den Artikel mitgebracht habe. Weil hier das, ich meine, wenn man nur die Überschrift sieht, denkt man doch sofort, klar, Nazis. Oh, scheiß Nazis. Ja. Das ist mir die Woche irgendwie vor die Füße gefallen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das kam. Wir haben hier eine Dame, die sich über einen Podcast auslässt, über einen Podcast mit einer Transsexuellen, und dann hat sie eine Liste gemacht, an welchen Stellen die Befragte spricht. Außerhalb dieser Stellen spricht die Moderatorin, und diese reproduziert sehr viel Transfeindlichkeit. Und dann haben wir hier unsere alte Bekannte, Katrin Rönnecke, auch bekannt als die Kada. Die sagt, hallo, ich bin die Moderatorin und würde gerne dazulernen. Vor allem, wo ich Transfeindlichkeit reproduziere. Gerne auch in den Kommentaren zur Sendung. Da lesen sehr viele Leute mit und dann lernen die das auch gleich. Danke. Und das ist kein leeres Versprechen. Ich würde eventuelle transfeindliche Stellen dann auch in der Sendung nachbearbeiten und ändern. Deswegen bin ich für Hinweise sehr dankbar. Tja, da kommt man mit 140 Zeichen dann nicht aus für so eine Antwort. Ne? Und dann sagt sie sogar noch, ich werde die Sendung noch einmal überarbeiten und so gut es geht, die von euch eingebrachten Punkte berücksichtigen. Ich finde das den Hammer, dass so ein paar Leute auf Twitter so viel Macht haben, dass sie sogar Leute bei Radio oder sonst wo dazu mobben können, ihre Berichte zu, ihre... Volker Beck hätte sich da auch noch eingemischt. Von den Grünen und auf die Runde herumgehackt, ja. Echt? Vielleicht auch wegen was anderem, das kann sein. Okay. Ich finde es schon bitter. Jo. Das sind die Sachen, die halt dann auffallen den Leuten, nämlich ein weiterer Hinweis, der auch mir aufgefallen ist, die Begriffe Transsexualität und Trans-Sternchen-Identität werden unreflektiert synonym verwendet. Ersterer Begriff ist jedoch immer noch pathologisierend. Ich meine, so wenig ich die Rönnecke mag, aber es ist nicht jeder verpflichtet, irgendwie die neueste Ausgabe vom Woken Lexikon im Schrank zu haben, um zu wissen, was in deiner Bubble gerade erlaubt ist und was nicht. Und ich finde es eigentlich nicht richtig, Leute so in den Senkel zu stellen und sie auch noch... Das ist ein Wissensdefizit, und dann wird das als Transfeindlichkeit ausgelegt, ja. Das ist eben diese Art und Weise, so zu eskalieren. Ich würde gerne mal nachschauen, was sie genau geändert hat und ob das auch entsprechend markiert und wie das sich gehört und so, aber Ich glaube nicht, dass ich das aushalte. Nee, muss man auch nicht. Ja, das feministische Magazin Willin, was wahrscheinlich irgendwie sowas wie ja, Villain ist ja auf Englisch auf jeden Fall irgendwie ein Bösewicht. Das ist ja dann wahrscheinlich irgendwie die Bösewichtin. Klar. Das war auf jeden Fall, wenn man diesem nicht glauben kann, zu komplex, um es zu finanzieren, glaube ich sofort. Und der Erfolg hat es beendet. Definitiv. Aber die Dame und ihr Team trainieren jetzt Journalisten von diversen Hintergrund. In 7-Monat-Programmen und schicken die dann überall hin, die Villains in die ganzen Newsrooms. Ja. Unterwanderung vom Journalismus. Vielfalt, meine Damen und Herren. Holacracy? Holacracy? Hab ich noch nie so gehört. Hört sich komisch an. Oh ja, das ist hier ein Beitrag vom Reporter ohne Grenzen und soll uns zeigen, wie Propaganda funktioniert. Ja. Für was ist da Propaganda? Für Bush, für Trump oder was? Nee, aber ihr seht doch, also so funktioniert Propaganda, indem man Leute zeigt, die Propaganda machen. Ja, aber nur die, die auch passen. Ne? Trump, Bolsonaro, Assad, was weiß ich, die werden gezeigt, aber die man selber so hat, die Propaganda machen, die sind nicht so wichtig. Es sind alles nur die üblichen Verdächtigen und niemand, die EU ist nicht dabei und auch sonst irgendwie keine Leute, wo man anecken könnte. Das ist ganz großes, mutiges Kino. Genau. Ganz toll, Reporter ohne Grenzen. Ja, und hier haben wir die Causa Steimle. Das haben wir ja, ich weiß nicht, drei Streams her oder so, haben wir darüber gesprochen, dass der MDR seine Einstellung zu diesem Herrn Steimle, Kabarettist und halt Moderator bei denen, überdenken wolle. Und wir haben auch gesehen, wie da aus verschiedenen Ecken halt Druck gemacht worden ist, weil man den rechts findet, den Mann. Er hat nämlich der Jungen Freiheit ein Interview gegeben und hat böse T-Shirt-Aufschriften getragen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo dann nicht mehr drüber gemutmaßt werden muss, sondern es ist sicher, der Herr Steimle wird nicht mehr für den MDR arbeiten. Der Steimler hat das selber kommentiert dann in einem Interview, der hat das in die Nähe von einem Berufsverbot gerückt und hat von einem Dolchstoß gesprochen. Aus politischen Gründen und wegen angeblicher Aufmüpfigkeit sei er entfernt worden. Ja, also ich kenne den Typen nicht. Aber in einem Land, das sich einen Jan Böhmermann leistet, und das sagt er indirekt auch, in einem Land, das sich Jan Böhmermann leistet und das jemanden auf der anderen Seite nicht aushält, der provoziert, das ist für mich ein trauriges Land. Ganz ehrlich. Ja, also wie gesagt, ich kenne seine fachliche, ich habe den noch nie gesehen, ich kann darüber nichts sagen, ob er lustig ist oder irgendwas, aber. Ja, ich weiß es auch nicht. Also, ich habe das auch nicht gesehen. Wenn er durch den Osten fährt und nach Ausländern sucht, um die zu beschimpfen oder so, würde ich sagen, vielleicht war es angemessen, aber ich glaube, sowas war es ja nicht. Ne? Ja, weiß ich ja, nicht. Aber man muss in Deutschland auch keine Angst um die Meinungsfreiheit haben. Ne? Das ist eine total übertriebene. Nee, nur um seinen Job so, sondern Angst haben. Ne? Ja, aber du hast auch gelesen, was der MDR gesagt hat. Das ging einfach gar nicht, dass der Steimle denen mangelnde Loyalität vorgeworfen hat. Dann deswegen, das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Da muss man direkt beweisen, wie loyal man ist, indem man sich direkt von ihm trennt. Mhm. Jo. Ja, und BlackBerry hat wohl geklagt gegen Google, Amazon, Instagram, die alle irgendwie jetzt offensichtlich. Ach nee, das ist Rundfunkregelung. Ja, genau, das ist was anderes. Medienstaatsvertrag, sorry. es gibt einen neuen Medienstaatsvertrag, beziehungsweise es soll einer verabschiedet werden. Nee, ist schon. Ist sogar schon. Ja, ja, ist sogar schon, hatte ich auch nicht mitbekommen, aber auf jeden Fall haben sie das, was ursprünglich mal mit dem Bagatellfunk, als es uns das letzte Mal angeguckt hat, noch drin stand, das haben sie jetzt irgendwie zwar gemacht, aber anders genannt. Also es heißt nicht mehr Bagatellfunk und man braucht jetzt 20.000 Zuschauer, dann muss man erst ein. Und ja, da haben sie auch regelmäßig und irgendwie zuverlässig oder irgendwie sowas müsste man nicht ziehen. Also da gibt es vielleicht Grenzen, aber trotzdem so die Art und Weise. Und dafür wollen sie, dass es auch mit sozialen Netzwerken, die sollen jetzt auch irgendwie daran geschoben werden und sollen dann irgendwie ja, zur Sicherung der Meinungsvielfalt beitragen und dann irgendwelche journalistischen Beiträge da besser wahrnehmbar machen. Ja, genau. Das fand ich auch noch, das ist ja auch kritisiert worden dann von dem Verband, meine ich. Diese Beiträge besser wahrnehmbar zu machen, heißt natürlich irgendwie andere Beiträge möglicherweise ein bisschen schlechter wahrnehmbar zu machen. Ne? Und dann ist das irgendwie so ein bisschen mit der alternativen Presse wieder hinfällig. Und es wird wieder der Mainstream bevorzugt sozusagen. Also finde ich auch kritisch auf jeden Fall. Also finde ich sogar ätzend eigentlich. Ja. Ja, Smart TV-Anbieter dürfen das Fernsehsignal nicht ohne Einwilligung der Sender überblenden. Na super. Ja, hier haben wir auch was zu YouTube. Das ist eine Studie darüber, wie linke Influencer in Deutschland vor allem, ja, welchen Einfluss die Influencer haben, sozusagen. YouTube und Co. als Spielfelder linker Politik und Bildungsarbeit. Funk lässt grüßen. Ja, was mich halt geärgert hat, dass wir nicht als schlechtes Beispiel vorkommen, wie immer. Kommen dann wieder so Leute wie Sellner oder Pettibone oder so, aber wir nicht. Was natürlich drin vorkommt, ist Twitch und Gaming. Und hier wird sich auch auf Gamergate bezogen teilweise. Und dann werden halt einzelne Leute wie hier diese ContraPoints und die Young Turks und was weiß ich, die englischsprachigen praktisch vorgestellt. Lindsay Ellis, David Pakman, ContraPoints, Majority Report, Pop Culture Detective, unser alter Freund Josh McIntosh, Democracy Now, Age Bomber Guy, Philosophy Tube, Folding Ideas, Folding Fucking Ideas und Peter Fucking Coffin. Das ist unglaublich. Das sind also wirklich, das sind wichtige Influencer in Amerika, oder was? Peter Coffin, der wandelnde Witz der Anti-Gamergater. Und Folding Ideas war doch der Pädophilie auf Edgein gestellt hat, um zu beweisen, dass es Pädophilie auf Edgein gibt, oder? War das nicht der? Nee, ich glaube, das war dieser Dan Olsen. Okay, dann vertue ich mich da. Ja, aber also, dann halt haben sie so die schöne Diagramme mit Abos und Klickzahlen. Und dann haben wir hier auch das gleiche gibt es dann auch mit Deutschen, haben wir in der Liste die Datteltäter, Thilo Jung, super. Nico Semsrott. So Funk-Datteltäter, oder? Ja, ja, ja. Klar. Reik Anders, Funk, Moritz Neumeier, Funk. Gillette Eichel, was auch immer, Activism Munich, die Fraktion der Linken im Bundestag, Nachdenkseiten und Weltnetz TV. Weltnetz? Die hätte ich jetzt für rechts gehalten. Was ja, jetzt... Weltnetz TV. Ja. Weltnetz Television aus Neuschwabenland. Ja, und dann gibt es halt noch so ein bisschen, gibt es noch kleinere Kanäle, hier werden zum Beispiel Leute wie Peng genannt, Peng-Kollektiv, Deutschland geht klauen und so. Der aufklärerische wie unterhaltsame Content der Datteltäter begeistert aktuell über 315.500 AbonnentInnen. Ist das so, wie man heute eine wissenschaftliche Arbeit schreibt? Was sind das für Daten? Begeistert? Eigene Daten? Top 10 eigene Daten, was? Top 10 Favoriten, was man gerne mag? Oder was sind das für Daten? Du hast absolut recht. Das ist die durchschnittliche Klickzahlen englischsprachiger YouTuber innen Top 10. Das sind die 10 erfolgreichsten Linken, die gefunden haben. Der Pop-Culture-Detective ganz oben, das ist so schrecklich. Diese Welt muss einfach enden. Großer Meteor, kommt bald. Oh, Contrapoints, H-Bomber Guy, Lindsay Ellis, Sean, Three Arrows, Innuendo Studios, Kack Philosophy, Folding Ideas und Owen Jones. Man muss es einfach sagen, schlecht. Kulturmarxismus. Ja. 5 Erfolgsfaktoren für linkes Influencing. Respekt vor der Zuschauerschaft, inhaltliches Niveau, Ästhetik und Inszenierung. Ja, nur das. Ja. Viel, viel. Humor und Unterhaltungsfaktor. Humor, Spaß, es ist ein neurologischer Trick. Das muss doch keinen Spaß machen, seid ihr denn wahnsinnig? Politik und muss das sein. Personality. Oh, das Sternchen. Moritz Neumeier schied kurz vor unserer Datenerhebung aus dem Funknetzwerk aus. Ja. Ja, wen hast du wahrscheinlich? Das ist ja auch ausgestiegen. Man kann, Fazit, man kann YouTube und Co. als politische Kampfzone beschreiben, als Ort eines ideologischen Stellungskriegs. Wir haben uns jedoch dafür entschieden, im Titel diesen Bericht, dieses Berichts das Wort Spielfeld zu verwenden. Oh Gott. Wenn die hiesige Linke jetzt anfinge, YouTube ernst zu nehmen, dann läge sie noch in der normalen Verzögerungszeit mit der kulturellen Trends über den Teich schwappen. Macht euch dran, Linke. Auf ins Netz. Jetzt kommt, im Anhang gibt es dann noch eine Kurzbeschreibung der englischen der englischsprachigen YouTuber. Zum Beispiel, also auch hier wieder dran denken, das soll eine wissenschaftliche Arbeit sein. Contrapoints, Queen des linken YouTube, operettenhafte Videos, vielschichtig, clever. Popculture Detective, Film- und Fernsehkritiker, vor allem zu Genderfragen. Extrem hochwertiger Contact, gereicht jedem Doktorandenseminar. Oh, sehr klare Argumentation. Also, es gibt keine Hoffnung mehr. Ja, es ist aber alles so schlimm mit den SJWs in Amerika, merke ich hier. Ja, und dann, wenn du ganz auf das letzte, wenn du ganz, ganz runter scrollst, auf die letzte Seite sozusagen, das ist so ein Abschluss, eine Abschlussseite, dann kannst du ganz unten sehen, aus welchem Stall das kommt. Da, die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die politische Stiftung der Linken hat Steuergeld dafür ausgegeben, dass wir jetzt alle wissen, dass ContraPoints die Queen of Leftist YouTube ist. You slay, Queen. Marxistische Standpunkte gut und schnell erklärt, wirkt sympathisch, teils recht akademisch. Ja. Rechtsintellektuelle aller Jordan Peterson steht da oben. PewDiePie Pipeline, how edgy humor leads to violence. Am Arsch. Mitgekriegt, bei dem haben sie eingebrochen, ne? Bei PewDiePie, und haben wohl einen großen Teil seiner Habseligkeiten mitgenommen. Okay. Hab ich nicht, und die Linke hat sich drüber amüsiert und gemeint, das wäre jetzt auch endlich der Start der Umverteilung und so weiter. Ja, und nachdem jetzt das Rosa-Luxemburg-Ding Leftist YouTube so gelobt hat, kommt natürlich gleich mit, das ist wahrscheinlich diese Verzögerung, bis das über den Atlantik schwappt, kommen da schon die Leute um die Ecke und sagen, dass das zu unerträglich weiß ist, dieses YouTube, the unbearable whiteness of Leftist YouTube. Zum Beispiel ContraPoints, Lindsay Ellis, H-Bomber Guy, Philosophy Tube, also die gleichen Namen, die wir eben gehört haben, werden jetzt halt schon wieder in Frage gestellt. Sind die überhaupt, die sind zu weiß, die sind nicht, ja, die sind nicht divers genug. Years before the rise of so-called LeftTube, men on the site were endlessly abusing, harassing and threatening women of color. Wisst ihr noch, damals? Ja, klar. Als du auf YouTube auf kein Video klicken konntest, Frauen missbraucht wurden, vor allem farbige Frauen. Also, das war noch das echte YouTube. Heute mit diesen ganzen weißen Linken, die da rumhängen, das ist nicht mehr das echte YouTube. Nein. Und dann haben wir nämlich auch eine alte Bekannte aus Gamergate-Zeiten, Cat Black. Sehr anstrengende schwarze YouTuberin. Had it not been for creators like myself and others, I don't think you'd have what you call left tube. We took the abuse and we were now largely forgotten and that sucks. Also, da machen die sich so eine Arbeit und nehmen das ganze Harassment auf sich und werden so fertig gemacht. Und dann kommen diese fiesen weißen YouTuber und nehmen ihnen alles weg. Schon traurig. Schon traurig. Schon traurig. Ja, der Tichy hat sich mal bemüht und selbst einen etwas längeren Artikel geschrieben über das Thema Meinungsfreiheit in Deutschland und hat dann ein paar Beispiele angeführt, die ich auch mal ein bisschen, ja, mal ein bisschen anders fand. Also ganz interessant auch. Zum Beispiel meinte er, wir müssen mal aufpassen, was wir in unserer Gesellschaft machen, so nach dem Motto, wenn wir hier zum einen Kopftücher erlauben, zum anderen aber in den Schulen die Kruzifixe abnehmen oder so. Ich meine, das kann zwar eine andere Ebene sein, aber ich fand den Vergleich oder den jetzt Beispiel trotzdem eigentlich ganz gut, dass da eben auf der einen Seite eben Dinge erlaubt werden, wo sie auf der anderen Seite dann kritisch gesehen werden. Aber natürlich ein paar Beispiele, ja, ich weiß nicht, also vielleicht lest ihr euch den einfach mal durch. Hier ist eine kleine Argumentationshilfe und ja, ich weiß nicht, was ihr jetzt als Schluss zieht, aber lest es einfach mal durch, kleiner Lesetipp nur. Ne? Okay, da selber. Steht, das ist von 2015, sehe ich jetzt erst. Oh. Du ey, und in News, das ist ja furchtbar. Ich suche da auch die News raus. Ja, dann Entschuldigung. Radikal jung. Abdul hat keine Lust mehr auf Integration. Bento hat uns mal wieder was geschickt. Also nicht wirklich, aber hier hat die Journalistin Tembi Wulf mit Abdul gesprochen. Abdul ist Syrer. Mehr als 800.000 Syrerinnen und Syrer leben in Deutschland. Und Abdul wird oft gerne eingeladen, weil er so ein Vorzeigemann ist hier. Der hat Zahnmedizinstudium, hat ein Theaterstück geschrieben. Aber langsam hat er halt keinen Bock mehr, weil ja, genau. Abdu sagt, es war am Anfang meines Studiums und meine Freunde an der Uni wussten, dass ich aus Syrien komme. Dann gab es immer diesen Witz, wow, Abdu, großer Rucksack, hast du eine Bombe dabei? Fandest du das witzig? Nee, aber ich war neu im Land, fing mit dem Studium an und wollte nicht gleich Stress machen. Also meinte ich, haha, witzig. Und irgendwann mal wollte ich den Witz auch machen. In unserer Zahnmediziner-WhatsApp-Gruppe gab es manchmal verirrte Nachrichten. Kennst du bestimmt. Leute schreiben was und kurz später, oh sorry, falsche Gruppe. Ich schrieb, hey, ich bombardiere morgen das Klinikum. Oh, sorry, falsche Gruppe. Ein blöder Witz. Aber die Leute in der Gruppe haben gelacht und gesagt, Abdul, du wieder. Am nächsten Tag war ich im Gefängnis. Eine Person hatte mich angezeigt. Es kamen 4 Polizeiautos, um den Bombenleger zu stellen. Die haben meinen riesigen Rucksack mit Büchern gesehen und gesagt, bitte lassen Sie den fallen und haben mich festgenommen. Ja, das ist so, ja, manche Dinge macht man halt nicht, Abdul. Und manche Sachen lernt man halt auf die harte Art und Weise. Weiß man doch, don't say hi Jack at an airport. So, das kann dich in Schwierigkeiten bringen. Vielleicht ein bisschen doofe Aussage, aber es zeigt eben auch, dass Sachen wie Ironie oder so ganz schwer sind unter solchen Verhältnissen. Ne? Ja, auch gerade schriftlich. Ne? Und dann halt, ja. Und sie haben auch seinen Laptop durchsucht. So. Ja, glaube ich. Und dann schreibt er noch, wie toll er sich entwickelt hat, weil er nämlich am Anfang homophob war und dann hat er eine Lesbe kennengelernt und dann hat er gemerkt, dass es falsch ist und so weiter und so fort. Mal nur so eine Frage, kritisiert er auch irgendwo die Leute, die tatsächlich sich in die Luft sprengen oder andere Leute umbringen? Oder nö, eigentlich nicht. Die werden sonst gar nicht erwähnt, ne? Dass es solche Leute tatsächlich gibt, ist ja eine harte Wahrheit. Ne? Sehr traurig, aber ist ja leider so. Und manchmal nehmen sie auch einen LKW. Du kannst 10 Syrer in einem Zimmer haben und jeder hat eine andere Kultur. Man sagt immer, die jungen Araber haben so ein schlechtes Frauenbild. Ich bin kein Fan vom Wort Integration. Man spricht über Geflüchtete als homogene Gruppe. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Ideologien. Ich bin eher Fan von Inklusion. Und dann beschwert er sich doch darüber, dass die Glocken bimmeln, weil er kann ja auch auf sein Handy gucken. Das findet er nicht okay, dass in der Kirche neben seinem Haus alle 15 Minuten die Glocke bimmelt. Das finde ich auch nicht okay. Ja, aber ich würde dann mal gerne nach Syrien ziehen und mich dort über den Muezzin beschweren. Wie lange mache ich das ungefähr? Einmal, nehme ich an. Und dann haben wir gleich die nächste Geschichte aus der Ecke. Ich muss, wo war es? Wir haben hier die, wie heißt sie, Naika Furutan, ihres Zeichens Integrationsforscherin. Wer Deutschland bewohnt, ist Deutscher, ist ihre Meinung. Und sie referiert hier in dem Interview über die postmigrantische Gesellschaft. Also das heißt für sie, das ist eine Gesellschaft, in der die Leute jetzt einfach einzusehen haben, dass das hier divers ist und immer diverser wird. Aha, ich dachte schon, das wäre die Gesellschaft, wo die Migranten per Post kommen. Mhm. Ja, die Dame haben wir übrigens schon mal auch in einem Video gesehen, nämlich in einem von unseren Republika-Videos bei diesem Heimatkongress war die da. Da kam die frisch wieder aus dem Iran, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Also das sind natürlich die besten Leute, ne? Im Iran, also ich hab's das studieren und Deutschland kritisieren. Ich habe sie eigentlich rausgesucht wegen hier einer ziemlich einer Finte, sage ich mal, die sie hier versucht, die ich richtig eklig finde. Und zwar spricht sie über die Geschichte. Deutschland entstand aus 39 Fürstentümern. Die waren multireligiös, multisprachlich und multikulturell. Wo hast du schon mal sehr, also multisprachlich, so, ja, im Elsass oder vielleicht da in den niederländisch oder dänisch Grenzgebieten oder so, aber davon multisprachlich zu sprechen, finde ich schon relativ gewagt. Multireligiös, ja, es gab zwei verschiedene Auslegungen der gleichen Religion. Das ist für mich noch nicht wirklich multireligiös, aber red du dir das nur ein. Die Vorstellung, Deutschland sei erst durch Migration divers und multikulturell geworden, ist falsch. Ich muss Ihnen etwas heraussuchen. Das zeigt Ihnen, dass man schon, bevor es ein Deutschland gab, wusste, dass es identitär nicht zu haben war. Am 4. Juli 1848 erklärte der Berliner Abgeordnete Wilhelm Jordan in der Frankfurter Paulskirche der Deutschen Konstituierenden Nationalversammlung, jeder ist ein Deutscher, der auf deutschem Gebiet wohnt. Die Nationalität ist nicht mehr begrenzt durch die Abstammung und die Sprache, sondern ganz einfach bestimmt durch den politischen Organismus, durch den Staat. Die Engländer, Schotten und Iren bilden alle zusammen eine Nation. Sie fassen sich zusammen zur britischen Nation. Und mit demselben Recht können wir sagen, alle, welche Deutschland bewohnen, sind Deutsche, wenn sie auch nicht Deutsche von Geburt und Sprache sind. Wir detektieren sie dazu, wir erheben das Wort Deutscher zu einer höheren Bedeutung. Und das Wort Deutschland wird von Ort an ein politischer Begriff. Die plurale Demokratie ist also keine Erfindung von Multikulti-Romantikern der 80er. Wir müssen wirklich lernen, unser historisches Gedächtnis aufzufrischen und erkennen, wie vieles bereits da war. Auch das Wort Integration gehört dazu. Und da habe ich mir dann auch nochmal was von, habe mir den Herrn Jordan halt angeschaut, was er so noch so gesagt hat. Aus diesem Grund sprach er sich in einer Rede am 24. Juli 1848 gegen die Wiederherstellung eines unabhängigen polnischen Nationalstaates und gegen die Unterstützung des polnischen Freiheitskampfes auf. In diesem Zusammenhang plädierte er wegen der Überlegenheit des deutschen Stammes gegen die meist slawischen Stämme für einen gesunden Volksegoismus, also für die Aufteilung Polens, ein schnell zum Schlagwort gewordener Begriff, der in Robert Blum einen Widersacher fand, aber im polnischen Nationalismus eine Reaktionsbildung in Gestalt des nationalen Egoismus erfuhr. Also das ist Ihr Anwalt dafür, dass Deutschland multikulturell sein soll. Das ist der sagt, wegen der Überlegenheit des deutschen Stammes gegen die meisten slawischen Stämme muss Polen zerschlagen und uns einverleibt werden. Super gemacht, Naika Furutan. Ja. Top-Sache, ja. Und wie gesagt, Iran. Ne? Also. Ansonsten ist ein sehr langes Gespräch, viel Mist. Aber wer da gerne einen Einblick haben will, ich wollte hier nur mal zeigen, wie einfach es ist, manchen Leuten den Boden unter den Füßen wegzuziehen, wenn man nur mal ein bisschen nachguckt. Aber das hat Frau Furutan wohl nicht für nötig gehalten, mal zu gucken, ob der Typ vielleicht auch noch ein übler Rassist ist. Ja, hier haben wir es mit David und Goliath. Also in dem Fall nur sind die Sympathien irgendwie bei mir verschoben. Hier habe ich die Sympathien eher für Goliath und nicht für David. Aber ja, Harald Schmidt hat gesagt, einen Rechtsruck nehme ich nicht wahr. Fand ich ganz wohltuend, dass das mal jemand sagt. Weil unsere Gesellschaft ist, wenn man einfach neutral drauf guckt, sicherlich nicht nach rechts gerückt. Es gibt sicher einen Teil. Aber die Gesellschaft an sich steht eigentlich ziemlich firm in der Mitte. Würde ich auch sagen. Das wankt leise nach links. Das ist genau, das hat eher, ist eher so ein Problem des Linkspols, des berühmten, ne, bei dem auch sowieso alles rechts ist. Ja. Aber dass hier so niemand, so eine talentlose Figur, die so viel passt, man dem einzigen lustigen Menschen im deutschen Fernsehen sozusagen der letzten 50 Jahre ans Bein pinkeln will. Finde ich schon. Ja, also wenn der Schmidt der einzig lustige Mensch gewesen sein soll, dann gab es wohl keinen. So richtig. Ja, was soll er aber machen? Vorspielen. Ich mal gerne Schmidt sehen. Ist schon großartig. Wir sind mit Rechtsruck vorspielen, das ist ja schon lustig. Ja, aber Schmidt. Der wirkt irgendwie wie ein Relikt aus einer alten Zeit. Das ist schon fast traurig, ja. Ich kann auch allen jüngeren Zuschauern, Zuhörern nur empfehlen, einfach mal ein paar Harald-Schmidt-Sachen von früher anzugucken. Oh. Definitiv Sachen gemacht, die man heute nicht mehr bringen könnte, denke ich schon. Ja, ja, und vor allem auch nicht nur diesen Late-Night-Show-Scheiß, sondern halt die alten, geskripteten Sachen auch hier. Schmiteinander mit ihm und Herbert Feuerstein, da sind so großartige Sachen gelaufen. Okay. Ja, heute würden sie sofort Teern und Feder. Ja, ich kann mich noch erinnern, der hatte ja seine Late-Night-Show bei RTL. Und nee, bei Sat.1 auf und der Bühne hat er sich als Adolf Hitler kostümiert und hat dann Comedy-Bit gemacht. Ja, das wäre heutzutage einfach absolut nicht mehr möglich. Naja, das hat der Böhmermann auch schon gemacht. Ach ja, aber ich meine, gut, der darf alles. Das wissen wir ja. Ja, Böhmermann war ja auch mal so ein Sidekick von Harald Schmidt. Und er ist mit Schuld. Die beiden sind ja auch nicht so gut aufeinander zu sprechen. Also ich weiß gar nicht, wer da wen weniger mag, aber die mögen sich auf jeden Fall nicht so richtig. Erst hat er es ja mit Olli Pocher versucht. Böhmermann so groß geworden ist, der war schon immer sehr unfähig und war nur im Tandem mit irgendwelchen Leuten überhaupt ertragbar. Ja, das erste Ding. Oder mit der Charlotte Roche. Ja, aber naja, gut. Ja, das war ja auch so merkwürdig, ja. Ja, aber auf jeden Fall. Ich hätte auch ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass die Passmann schon so alt ist, dass sie sich an die Playmobil-Dinger erinnern kann. Also, aber gut. Kann man ja auch alles auf YouTube gucken. Ja, das stimmt natürlich. Aber ich kann mir die auch irgendwie nicht so richtig vorstellen, als obwohl, vielleicht magst du ja so einen alten weißen Mann, wer weiß. Aber ja, also bei Harald Schmidt, mit dem verbinde ich vor einigen, schon ganz gut an. Mit dem verbinde ich bei einigen, wie ich damals baff war, als ich das erste Mal Letterman gesehen habe und gesehen habe, was für ein Abziehbild das eigentlich ist, was für ein schlechtes Abziehbild von Letterman, der Harald Schmidt eigentlich ist, aber egal. Und Letterman war ein Abziehbild von, wie hieß der davor, Johnny Carson? Nein. Letterman war eine ganz andere Nummer. Letterman war so ein bisschen... Natürlich war es ein Abziehbild. Ich meine, genauso wie Stefan Raab später mit seinem TV-Total oder RTL Samstagnacht und so. Klar. Nee. Also RTL Samstagnacht, ja, das war auch ein Abziehbild von irgendwas TV-Total. Saturday Night Live. Ja, genau, ja. Aber das war schon wirklich frappierend. Also diese ganze... Ich meine, das war gut. Ich meine, der Punkt ist ja der, ja, ich stimme dir zu, 1:1 und vielleicht ist das Original auch besser, aber... Ja, ist es. Gut, und damals, wo der noch on air war, gab es auch bessere Alternativen zu dem, aber verglichen mit allem, was man heutzutage hat... Das weiß ich jetzt auch nicht. Gab es da bessere Alternativen? Ja, zu Letterman eigentlich nicht, ne. Und ich finde halt, Letterman hat halt den Vorteil gegenüber einem deutschen Moderator immer, dass du einfach viel bessere Gäste hast. Ja, das ist auch vorher. Aber ich glaube, das hat der Schmidt auch irgendwann mal gemeint. Oder war Stefan Raab, irgendwer von denen hat auf jeden Fall mal gesagt, dass es eigentlich nicht geht in Deutschland, weil du viel zu wenig Leute hast, die du einladen kannst. Ja, und die Leute, die du einladen kannst, sind halt auch zum großen Teil einfach langweilig oder doof, wie die Passwort. Ja, die Leute, die ein Buch geschrieben haben oder so. Das dann einladen. Ja, das ist ja hier heute schon. Ich meine, die machen zwar nur dummen Kram. Also normalerweise nehme ich sowas nicht rein. Normalerweise wäre es so blöd. Aber ich weiß nicht, dieses Ding hier mit dem AfD-Parteitag und diesen komischen Disney-Bösewichten. Ja, keine Ahnung. Ja, vor allem, guck mal bitte links unten in die Ecke, wenn du, ich glaube, weiß nicht, ob die Zuschauer das sehen können, aber dieser Herr mit dem Schnurrbart und dem Fes und diese anderen beiden Gestalten da unten, die sind mir, scheinen mir schon rassistische Karikaturen zu sein. Also, wenn die AfD das hier gepostet hätte über den grünen Parteitag, wäre Cem Özdemir mir ausgerastet. Das ist ja als Tiere, das hier. Ja, was mir vor allem auch dazu eingefallen ist, ist Vielfalt, ne? Das ist ja die totale Vielfalt eigentlich. Ja, klar. Junge, schön bunt der Land. Frauen, Monster, Wölfe, Türken, Kater, Schlange, Geister, Hades. Eine Schlange. Pirat. Ja, und hier eine non-binäre Schwarz-Weiß. Außerdem will ich nicht wissen, was die Scheiße an Lizenzgebühren gekostet hat für einen Gebührenzahler. Ich glaube nicht, dass man sowas einfach so raushauen kann. Ja, Satire. Ja, aber ich meine, ARD und ZDF, die haben ja einen Medienpool, wo gewisse Lizenzsachen drin sind. Dann, so, ja. Können die das schon veröffentlichen. Ja, das könnte natürlich sein. Ja. Aber das Schlimme ist, finde ich, dass hier unten ist, das ist auch so non-binär, der König oder die Königin oder was das da ist. Ja, diese Umfrage zeigt angeblich die Gesinnung vieler AfD-Wähler. Ich habe mir das jetzt nur so überflogen, ehrlich gesagt. Vielleicht scrollst du mal rein, weil da sind ganz schön viele Grafiken dabei. Da steht dann immer direkt auch die Frage bei, die gestellt wurde. Ja, das war doch nur eine Zusammenfassung. Ich suche den mal auf hier. Was ist denn hier? Rechtsradikale Gruppen haben mit manchen durchaus recht, sagen AfD-Anhänger zu 75%. Ja, gut. Radikale Gruppen, ja. Also sie wollen ihnen da irgendwie die Radikalität eben nachweisen, den Hang zum Rechtsextremen. Und dementsprechend sind da noch die Fragen formuliert, ist klar, ne? Und eine Was Frage. Ist denn hier schon wieder bei der letzten Frage, kriege ich schon wieder eine ernsthafte Gefahr. Das ist doch Gummi. Was ist denn eine ernsthafte Gefahr? Die können, vielleicht haben die gedacht, nee, die NPD, das sind 5000 Idioten. Die stellen keine ernsthafte Gefahr für das demokratische System dar. Ja, oder sie haben gedacht, ja, wenn es wir gemeint sind, dann machen wir das ja demokratisch oder so. Kann ja auch sein. Ich muss mich da auch fragen, wie dieser Umfragebogen bei Forsa ausgesehen hat. Ohne AfD-Präferenz und AfD-Anhänger. Ich meine, keine Ahnung. Gab es da noch mehr Auswahlmöglichkeiten? Oder haben die da so ein bisschen panaschiert? Naja, gut, die könnten ja einfach sagen, welche Partei wollen sie beim nächsten Mal wählen. Aber dann ist auch nicht gesagt, dass da nur AfD-Anhänger dabei sind, sondern da sind vielleicht doch dann so und so viel Prozent dabei, die sagen, nö, ich wähle die, weil die anderen alle mir keine Alternative geben. Ja, sagen wir es mal so, jemand, der bei einer Forsa-Umfrage sagt, ja, ich bin der AfD-Anhänger, dass der so antwortet, das wundert mich so gesehen nicht. Ja, nur wenn die Fragen wirklich auch mit dem Wort rechtsradikal formuliert waren. 2501 Wahlberechtigte wurden befragt. Wie ist denn das Verhältnis von AfD-Anhänger zu ohne Präferenz? Also ich meine, naja, egal, ich höre mal auf. Ich meine, ja, wer ist denn überhaupt die Studien mal angucken. Ohne AfD-Präferenz? So, wer waren denn da so politisch gesehen? Weil wenn du irgendwie Leute fragst von der Linken oder der Grünen, natürlich werden die da dagegen sein. Ist egal, was du ihnen zeigst. Meine Güte. Ja, wenn du drei Leute hast, die einfach total asozial sind und alles extrem ankreuzen und dann hast du 2498 auf der anderen Seite, das würde diese Grafik hergeben. Deswegen meine Frage, wie ist denn da das Verhältnis? Nee. So, ich verstehe, es ist absolut, ne, ja. Man kann damit Politik machen, aber für nichts anderes ist das geeignet. Vor allem prozentuale Angabe. Auf jede Gruppe. Du kannst genauso irgendwie eine muslimische Partei nehmen und ihnen irgendwelche solche Fragen stellen. So. Du kannst eine christliche Partei nehmen, kannst eine feministische Partei nehmen, kannst egal welche Partei nehmen. Die Zustimmung zum Führerprinzip ist aber angeblich gesunken von 15 auf 7% zum Beispiel in 25 Jahren. Naja. Immer 2% der Leute ohne AfD-Präferenz sagen, dass die Nazis Millionen Menschen umgebracht hätten, wäre Propaganda. Wow. Die NPD. 2%. Nochmal, die 15%, die schockieren mich nicht, weil wenn man schon AfD-Anhänger ankreuzt, dann, keine Ahnung, ne, ist man wahrscheinlich eh nicht moderat. Aber 2% von wie viel? Von den 2501, frage ich mich. wenn das im Verhältnis zu den 15% von den AfD. Also wenn der Umfrage 1994 das gemacht haben, genauso. Wenn auch 2-3%. Das finde ich eher das schockierende Ergebnis. Ja, es müsste 0 oder 1 sein. Vor allem dann auch so eine Suggestivfrage, die auch doppelt so schwammig formuliert ist, wie, ja, Deutschland braucht wieder mal einen starken Mann so an der Führung. So, das ist so was soll der Scheiß? Was ist dieses Rorschach-Test-Ding, Alter? Ist doch, sagst du ja? Ja, also, das finde ich ehrlich gesagt noch eindeutiger als irgendwie rechtsextreme Tendenzen sind eine Gefahr für die Demokratie, weil ich meine, das ist sowieso richtig. Aber die Frage ist, sieht man die jetzt? Naja. Sind die stark genug ausgeprägt, dass sie jetzt eine Gefahr für die Demokratie? Wie will man das lesen? Na, also, das ist da vielmehr die Frage, was man da jetzt reinliest in die Frage. Aber das mit dem starken Führer finde ich schon relativ eindeutig. Also, wer das irgendwie sagt, ich glaube nicht, dass es da zu viel dran misszuverstehen gibt, ehrlich gesagt. Nochmal zwei. Moment, das war die einzige Möglichkeit, die ich hier sehe, das misszuverstehen, ist, du könntest auch Leute ansprechen, die einfach nach Merkel gerne wieder einen starken politischen Führer hätten. Das wäre auch wieder, ist alles wackelig. Genau, das ist, was ich meine, Mann, weil da auch eine sehr große Menge an Leuten, die eben für die AfD sind halt gegen Merkel, weil halt Opposition zur Regierung, wie sie jetzt halt war, ist. Natürlich, klar. So, und natürlich gibt es da auch eine große Menge an Leuten, die dann sagen würden, ja, mit einem Mann als Führer hätten wir keine Probleme. So, und dann wird es umgemünzt. Ja, ich verstehe, was du meinst, Chris. Ja, die einzige Frage, die da gefehlt hat, war, wann haben sie aufgehört, ihre Frau zu schlagen? Ja, genau. Ja, so ist die Frage. Frauen der Werteunion. Ich habe erlebt, wie Deutschland funktioniert. Aha, okay. Das sind die Frauen aus der Werteunion. Und zwar haben die sich ganz explizit gegen irgendwelche Quoten ausgesprochen. Also diese Werteunion ist ja so eine Untergruppe von der CDU wohl. Also so eine Konservative, und da sind dann eben auch Frauen dabei. Die haben sich explizit gegen jede weitere Regelung ausgesprochen und wollen das vielleicht sogar zurückbauen. Ja, wenn sie sich durchsetzen können, schauen wir mal. Fand ich aber nicht schlecht. Da gibt es Gegenwind, und zwar nicht nur von Männern aus der Maskulistenabteilung, sondern eben auch aus eigenem Haus, weil es für viele eben zu viel ist. Ich habe sowas Ähnliches schon mal gelesen, da ging es um eine Frau, die hatte erzählt, dass sie Podiumsgeschichten macht und so, und dann immer ihre Ideologie vorstellt, und immer so der Zweite oder Dritte, der eine Frage stellt, dann sowas sagt wie, ist es nicht langsam genug, habt ihr das nicht langsam übertrieben, und diese ganze Draufhauerei auf den Männern ist nämlich langsam mal genug oder so. Und die sehen das offensichtlich hier ähnlich. Ne? Ja, aber die kamen ja auch genug Gegenwind in der eigenen Partei. Also da war ja auch beim Parteitag letztens, wurde ja auch böse gegen die Werteunion gefeuert. Als sie die Konservativen, auf wann kommt, da stellen sie sich ja alle hinter ihre Frontleute. Ne? Sehe ich so. Ja, aber denen wird ja vorgeworfen, praktisch, sie würden so die Brücke zur AfD bilden wollen, und deswegen will halt die Merkel-Union sie eigentlich gar nicht haben. Als wenn das total unmöglich wäre, dann eine Brücke hinzubilden, ne? Weil die ja gar nicht irgendwie früher auch solche Sprüche gekloppt haben mit CDU, wie die AfD heute. Also, naja. Next. Kommen wir nun zu einem anderen Parteitag, nämlich dem der SPD. Ja, ich habe mir ehrlich gesagt nicht im Detail damit beschäftigt, nur so das, was ich aufgeschnappt habe. Also man hat jetzt irgendwie 5 Vorsitzende, also 2 richtige und dann nochmal 5 Stellvertretende irgendwie, also sogar noch mehr als 5, also 5 Stellvertretende und 2 Vorsitzende sozusagen, damit auch ja jeder irgendwie was abgekriegt hat. Ja. So in so einer großen Kompromissbühne irgendwie, dass keiner vor den Kopf gestoßen wird und irgendwie den Laden zerschießt oder so, vor allen Dingen nicht der kleine Kevin. Und Den haben sie doch aber auch reingehoben in so eine Position als Stellvertretender. Ja, der ist jetzt auch stellvertretender Vorsitzender, das meine ich doch. Also, okay. Damit er halt eben, ja, sich jetzt so fühlt, als hätte er Einfluss und seine Gefolgsleute natürlich. Ich finde auch ein bisschen erstaunlich, wie diese Fetzen von irgendwelchen Sätzen, die er so ablässt, dann die Presse beschäftigen, wie er so rumgeht. Das ist ja gar nicht nötig, sozusagen. So interessant ist das gar nicht. Das ist ja so jetzt, ja, naja, apropos sorry. Nicht so interessant. Dieses Video hier wollte ich euch mal abspielen. Und deswegen ist auch von den Jusos in Brandenburg Lili Blauzun bei uns, die auch Social Media extrem aktiv ist und wahrscheinlich dem einen und anderen Zuschauer oder Zuschauerin auch möglicherweise schon mal aufgefallen ist. Unser Thema wird sein, wie sehen gerade die Jusos, wie sieht die jüngere Generation der SPD, was hier passiert ist auf diesem Parteitag bislang. Und ich vermute mal, dass Sie mit den beiden neuen Vorsitzenden durchaus einverstanden sind. Ja, ich bin sehr zufrieden mit den neuen Vorsitzenden, denn ich glaube, dass Saskia und Norbert die neue Politik wirklich auch verkörpern können. Sie haben in der Vergangenheit gezeigt, dass das, wofür wir heute als SPD neu stehen wollen, dass sie das in der Vergangenheit auch schon gelebt haben. Und das ist unsagbar. Ich meine, wir haben die Zahlen ja schon. Die SPD ist nach dieser Entscheidung auf 11% abgesackt. Ja. Die können machen, was sie wollen. Die sacken ja immer ab, wenn sie irgendwas machen. Die brauchen sich nur mal sehen. Ich glaube, dass der Wahl von Scholz und seiner Kollegin nicht so einen Absturz zur Folge gehabt hätte, wie diese. Ich meine, Saskia Esken, erinnert euch alle noch an wer Sozialismus negativ benutzt hat, keine Ahnung. Ne? Solche Worte. Also. Ja, überhaupt ein farbloses Paar da eine Spitze zu wählen, ich weiß nicht. Also, die dann auch noch irgendwie dann die GroKo-Explosion versprechen, so ungefähr, dass man sich dann löst. Ja, und das haben wir auch nicht machen können, einfach faktisch, was gar nicht die Macht dazu haben. Oder? Ja, und der Parteitag wählt Leute, die gegen die GroKo sind, zu Vorsitzenden und beschließt dann aber die Fortsetzung der GroKo. Besser kann man nicht darstellen, dass man am Ende ist. Ja, irgendwie schon. Wir machen alles und gar nichts gleichzeitig, ja. Was mich wirklich überzeugt. Das ist jetzt ein interessanter Ansatz, weil Sie sagen, das ist die Zukunft, weil Sie für das stehen, was wir in der Vergangenheit auch schon hatten. Wo ist da der Zukunftsaspekt? Ah, schöne Frage. Gut, oder? Ich will Vorsitzende haben, die in der Vergangenheit auch schon klare Kante gezeigt haben, die sich nicht einnullen haben lassen von der Union, sondern wirklich Sozialdemokratie gelebt haben. Und ich denke, dass Saskia zum Beispiel dadurch, dass sie gegen Artikel 13 gestimmt hat, gezeigt hat, dass sie eine wirklich klare Kante hat und eine klare Haltung hat. Und dass sie dadurch auch unsere Themen ordentlich in die Zukunft tragen kann. Artikel Na gut, einen halben Pluspunkt. Einen halben Pluspunkt für Artikel 13. Von wir haben doch mal eine Diskussion mit der Frau Eskens auf der Republika miterlebt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf ihrem... War die nicht? Die Eskens? Und noch so ein Typ von einer anderen Partei. Nee, ich glaube, das war die nicht. Ich glaube, das war eine andere. Echt? Ich würde aber auch mal unterstellen, dass wenn die Dame gegen Artikel 13 gestimmt hat, die das eher aus taktischen Gründen gemacht hat. Das war doch, glaube ich, so jemand von den Grünen und der andere war von der SPD. Echt? Okay, dann verwechsel ich das vielleicht. Ich noch mal schauen. Oder mit dem Druck der öffentlichen Aufmerksamkeit. Doch die eine oder andere ist oder der eine oder andere, der dann nicht so viel, furchtbar viel mit anfangen kann. Artikel 13, da ging es um die Urheberrechtsreform und das war ein Thema, was meine Generation extrem bewegt hat. Es gab riesige Demonstrationen, Millionen Menschen sind auf die Straße gegangen. Die SPD hat sich da dafür entschieden, also die hat auch im Europäischen Parlament für diese Urheberrechtsreform gestimmt. Saskia Esken allerdings, es ging auch durch den Bundestag, hat da klare Kante gezeigt und hat gesagt, mit mir gibt es keinen Artikel 13, mit mir gibt es diese Urheberrechtsreform in der Form nicht. Hat aber im Bundestag, glaube ich, mitgestimmt. Mit dem Entwurf, der vorlag. Glaube ich, bin nicht ganz sicher. Sind Sie sicher? Ich glaube, sicher zu sein. Gut, dann haben wir hier, dann stellen wir fest, dass wir vielleicht doch nicht so ganz sicher sind über dieses Abstimmungsergebnis. Sie haben eben gesagt, Sie haben da zwei neue an der Spitze, die sich nicht haben einlullen lassen. Das würde ja bedeuten, dass alle anderen, die bislang auch Regierungsverantwortung übernehmen, die Ministerin sind oder Minister, sich haben einlullen lassen. Habe ich das richtig? So gut, oder? Ja, man kann das Ding halt einfach nicht retten. Es geht einfach nicht. Weil in diesen Positionen von wegen so. Er schießt ja aber auch die ganze Sache wieder zurück. Von wegen so, wir sind ja hier in der Regierungsverantwortung, aber wir haben ja nicht die reine Lehre. Wir brauchen die reine Lehre, Leute. Also hier sofort Krawall in der Partei, aber bla bla. Richtig verstanden? Ich glaube, dass die SPD in der Vergangenheit nicht oft genug klare Kante gezeigt hat. Ich glaube, dass wir zu viele Formelkompromisse mit der Union eingegangen sind. Ich glaube, dass wir nicht Mädchen, du kannst in der großen Koalition nicht klare Kante. Wenn du das nochmal sagst, werde ich übrigens wahnsinnig. Kannst du nicht diese klare Kante zeigen? Das Wesen einer Koalition ist der Kompromiss und bei der großen umso mehr. Oh Gott, ey. Ja, man könnte schon fragen, was sie dafür zurückbekommen haben, was die CDU dann durchgesetzt hat. Also Arbeitnehmerrechte waren es nicht, sag ich mal. Als kleiner Tipp. Ja, aber zum Beispiel letztens haben sie diese Bedürftigkeitsprüfung gekriegt, die sie nicht haben wollten und so. Also das wird schon getauscht. Hm. Oder Ehe für alle. Ja, das meine ich ja. Ne? Das ist dann Krise dann dafür, ja. Wenn sie dann am Ende nicht damit zufrieden sind. Hm. Ja, erinnert mich auch ein bisschen an die Indianer, die ihre Ländereien für Glasperlen hergegeben haben. Vor allen Dingen dieser ewige Frieden, wenn das Familienministerium dann nur Scheiße baut und den größten Etat aller Zeiten fürs Familienministerium auf den Kopf haut, um irgendwelche komischen NGOs zu unterstützen, ist da auch nichts los. Da sollten sie sich eigentlich mal draufstürzen, wenn die Ahnung hätten von der CDU, aber es ist halt, ja, konservativer Kram hilft halt auch nicht wirklich weiter. Also bin ich auch ein bisschen enttäuscht worden. Aber ja, das ist ja das, was euch im Moment am wichtigsten ist, dieser ganze Bullshit in der SPD. Und das ist auch der Grund, warum ich euch so schnell nicht wieder wählen werde. Ich kann mir noch in vielen Punkten. Und ich glaube, dass Saskia und Norbert da eine neue Kultur reinbringen, was nicht bedeutet, dass alle anderen jetzt per se irgendwie sich haben einlullen lassen, sondern ich glaube, dass es ein gesamtpolitisches Problem der SPD war. Muss man nicht vielleicht auch fairerweise sagen, dass die SPD in dieser Koalition einen übersichtlichen Prozentanteil hat, nämlich von knapp etwas über 20 und insofern aber oder vor diesem Hintergrund doch eigentlich eine Menge durchgesetzt hat an Politik. Und da ist Grundrente ja nur ein Beispiel, aber es geht um berufliche Qualifikation, es gibt das Kita-Gesetz und vieles mehr. Warum zählt das nicht aus Ihrer Sicht? Natürlich zählen diese Punkte. Diese Punkte sind für auch junge Leute oder für die Gesellschaft insgesamt extrem wichtig, die durchgesetzt wurden. Aber mir persönlich fehlt einfach diese Vision der Großen Koalition. Was will die Große Koalition eigentlich erreichen? Wo will sie hin? Ja, die gibt's nicht, weil das ja eine Geburt der Notwendigkeit ist, ne? Diese Große Koalition. Die wollte ja kein Mensch haben. Aber im Endeffekt haben sie es ja dann wieder gemacht. Ich frage mich, warum Leute ohne Politikverständnis unbedingt in die Politik wollen. Weil sie einen Social-Media-Account hat. Ja, weil sie einen Social-Media-Account hat und eine junge Frau ist. Ja, sie dachte, sie laviert sich da so durch, so angepasst. Mit dem Hemdchen und so, ne? Sieht schon so aus, so angepasst. Ja, ich freue mich auf ihre erste Koalitionsverhandlung. Ja, genau. Wir machen jetzt das, was ich will. Klar, ansonsten halte ich die Luft so lange an. Zeig mal Kante. Ja. Klare Kante, da sitzt der Scheitel auf der klaren Kante. Ja, genau. Wie will sie diese Gesellschaft gestalten? Und das fehlt mir einfach. Und da reichen. Gesellschaft gestalten. Ja, das ist das Problem von euch Sozialisten: Gesellschaft gestalten. Die Gesellschaft kann sich selber gestalten. Braucht ihr für die SPD nicht. Also, tut mir leid, Mädchen. Klare Kante. Schon genug von den Gestalten in der Gesellschaft. Vermeintlich kleine Projekte nicht, auch wenn sie natürlich konkret politisch deutlich weiterhelfen. Aber die Grundrente oder der Mindestlohn sind keine kleinen Projekte. Das auf keinen Fall. Also wie gesagt, das hilft diese Grundrente und auch der Mindestlohn und die Ausbildungsvergütung. Das hilft vielen Menschen, aber es gibt einfach keine konkrete Vision und das fehlt mir einfach. Wer Visionen hat, ja, ne? So was zum Arzt gehen, ne? Ich will mehr Visionen. Da fehlt mir auch der Marxismus als Ziel. Oder Mescalin oder irgendwas in der Richtung. Ja, ihr fehlt wahrscheinlich der Marxismus als Ziel. Die Übernahme, die Diktatur des Proletariats fehlt. Es ist immer schwierig, immer drum herumzureden. Ja. Wie aussehen diese Visionen? Ich will ein Deutschland haben, das oder ein Europa haben, vor allem, das stark vorangeht mit dem Klimaschutz zum Beispiel. Mir fehlt also Welt. Das Klimapaket. Sag nochmal. Ich will, sag doch einfach gleich Welt. Weißt du, ich will ein Deutschland, ein Europa, eine Welt haben. Ja. Genau, ich will, dass Deutschland die Welt regiert. Fehlt ich SPD. Will ein Deutschland haben, aber im Namen des Klimawandels. Ein Großeuropäer. Ja. Paket ist halt eher leider ein Klimapaketchen und ich würde mir wünschen, dass es da viel weiter nach vorne geht, dass wir auch was... Weiter nach vorne. Musst du zu den Grünen gehen. Konkrete Forderungen, weiter nach vorne. Klare Kante, weiter nach vorne. Wenn man immer weiter nach vorne geht, dann fällt man irgendwann über die klare Kante. Ja. Weil die Erde eine Scheibe ist. So ist das. Rolle in der Europäischen Union, dass wir da weiter vorangehen und uns nicht immer unter kleinen Kompromissen oder. Weiter voran, klare Kante, keine Kompromisse. Ja. Voran, voran. Ich will Europa, indem ich aus einer Toilette saufen kann, ohne Aufmerksamkeit. Ab wann wird denn zurückgeschossen? Keine Fresse, Alter. Ab Rechtspopulismus. Oder hinter kleinen Kompromissen verstecken, sondern wirklich mutig Politik machen. Aber dazu bräuchte es mehr Wählerinnen und Wähler. Natürlich. Scheiße, hat er sich viel Zeit genommen für mich. Wir vor allem diesen Neuaufbruch auf diesem Parteitag hier, weil ich glaube, dass viele Wählerinnen und Wähler sich immer gefragt haben, wofür die SPD eigentlich so richtig steht oder teilweise auch mit Positionen oder der Vergangenheit nicht konform gegangen ist. Aber wir haben hier wirklich einen Aufbruch auf diesen Parteitag gewagt. Ja, jetzt wissen wir Bescheid. Steht für klare Kante, keine Kompromisse. Klare Visionen, die nicht artikuliert werden. Am besten gar nichts artikulieren, weil wenn man irgendwas artikuliert, dann sorgt das ja nur wieder dafür, dass irgendwelche Leute sich dazu eine Meinung bilden könnten und die dann nachher gar nicht pro SPD ausfällt. Und das wäre das wär ja schlimm. Da haben wir dann gar keine Visionen mehr, keine klare Kante und ja, und auch keinen vor allen Dingen. Von den alten weißen Männern wie Schmidt oder Brandt oder so. Mehr von Nahles lernen heißt Siegen lernen. Und ich glaube, dass dieser Aufbruch ein Neustart sein kann für die SPD und auch dafür, dass wir in Zukunft mehr gewählt werden. Der Aufbruch ist 58 bzw. 67 Jahre alt. Ja, das steht auch gerade. Ja, dennoch glaube ich, dass es nicht darum geht, wie alt eine Person ist als Parteivorsitzende. Ich glaube, das müssen Menschen sein, die uns alle irgendwie auch ein Stück weit versöhnen. Ich glaube, dass Saskia und Norbert, vor allem Saskia, wie ich finde, sehr, sehr stark Themen präsentiert oder Themen vertritt, die uns... Themen? Also ich bin ja von Beruf Programmierer, aber so viel Variablen, wie die Alte raushaut, habe ich in meinem Berufsalltag nicht, schreibe ich da nicht runter. Also, das ist ja grauenvoll. Themen, klare Kante, Zukunftsvisionen, Aufbruch. Klare Kante ist ein Mittel, oder ne? Tja, woran der Herr von Phoenix wohl gerade denkt. Was meint ihr? Warum habe ich das Frührentenpaket doch nicht angenommen? Ja, alles for future kids. Nee, ja, der denkt sich, Alter, ich habe 10 Minuten und die 10 Minuten muss ich auch hier braten. Ja, aber das ist der gleiche Mensch, der auch damals sein Amtor gefragt hat, ob er ein kleiner Streber wäre, woraufhin der so komisch lustig gekichert hat. Wenn ihr euch noch erinnert an den Ausschnitt. Aber ich finde, der fragt dann immer gut nach, kannst du nichts sagen. Das war der erste Amtor-Ausschnitt, wo wir ihn kennengelernt haben. Da hat der ihn gefragt, so, ja, sie sind ja jetzt so und so alt und so, sind sie ein kleiner Streber und dann Amtor so, uns junge Leute total bewegen, also wenn wir gerade da in Richtung Digitalisierung gehen, wenn wir uns ihre Rede von gestern anschauen, das hat junge Leute, glaube ich, erreicht, wie selten eine Rede einer neuen Parteivorsitzenden, wenn wir danach gehen, ja, dass... auf jeden Fall. Ich habe nicht mitgekriegt, wie in ganz Deutschland die Fenster aufgegangen sind, die junge Leute... haben gerufen, Saskia, Saskia, du hast Ahnung. Rette uns, Saskia. SPD. Und dann unser sind die Aufbruch. In roten Faden eingewickelt durch die Stadt marschiert. Das war wunderschön. Alle haben geklatscht. Der Bus ist bis zur Endhaltstelle durchgefahren. Beispiel als SPD der Betriebsrat des Internets sein wollen, wie sie formuliert hat. Das bewegt uns junge Leute natürlich und das bringt uns junge Leute natürlich auch dazu, die SPD wieder zu wählen. Genau, Betriebsräte, Alter. Da stehen die jungen Leute ja voll drauf, deswegen läuft das auch so gut. Boah, geil, ich wollte schon immer mal so, Dankeschön. Das hat gefehlt. Der Betriebsrat des Internets, ja, okay. Ja. Und dann wenn es uns nicht passt, dann bestreiken wir das Internet, ja? Sollen wir das so machen? Vielleicht, oder was? Ja. Wir müssen einfach eine Infrastruktur ausbauen, die das ermöglicht, ja. Apropos Internetstreik, die hier unsere alte Bekannte Ash hat die Woche aufgerufen, dass am 15. die POX und die BPOX Twitter bestreiken sollen, um den Leuten mal zu zeigen, wie wie wichtig die Plattform sein kann, ja. Ich habe Ihnen vorgeschlagen, das doch bitte unbefristet erstmal zu machen. So wenig Hass, wie dann da sein wird, das wird ja richtig. Ich weiß, spannend. Twitter bricht wahrscheinlich zusammen. Entlässt alle Leute, die für Hassmeldungen zuständig sind, weil es keine mehr gibt. Ihr Bundesvorsitzender Kevin Kühnert, kürzlich wiedergewählt mit sehr gutem Ergebnis beim Bundeskongress in Schwerin, ist jetzt stellvertretender Parteivorsitzender. Was sind Ihre Erwartungen an ihn als Parteivize? Ich hoffe, dass Kevin Dampf macht in dem Parteivorstand. Ich glaube, dass Kevin macht keinen Dampf, der raucht richtige Zigaretten. Kann man eigentlich durch den ganzen Dampf die Kante noch klar sehen, frage ich mich. Kevin, die Dampflokomotive einfach. Tutu! One day Kevin came out of it. Der perfekte Mensch dafür ist, uns junge Leute gut in der Parteispitze zu vertreten, denn ich denke... Kevin ist der perfekte Mensch, er ist quasi der Übermensch. Kevin ist der perfekte Mensch. Das ist der perfekte Mensch. Dass wir in den ganzen Gliederungen sehr, sehr gut vertreten sind. Das hat mir beim Parteivorstand bislang gefehlt und ich finde, dass Kevin dafür auch absolut der Richtige ist. Passiert was ganz anderes, ganz Schlimmes. Kevin muss Kompromisse machen wahrscheinlich. Kompromisse sind ja an sich nichts Schlimmes. Also ich glaube, um Politik die GroKo machen. Was denn jetzt? Ich kann mich nicht drauf einigen. Nein, Kompromisse sind voll schlimm. Du willst nach vorne und immer weiter, klare Kante, immer weiter, Visionen. Und jetzt sagst du, ja, Kompromisse sind voll gut. Mach doch einen Kompromiss zwischen deinen Positionen und dem Ökonomiebuch, Alter. Was willst du denn? In der Theorie, ja. Wir sind im Theorieland. Da sind die ja sowieso gefangen. Alter. Fucking Kompromisse sind gut. Nee, stimme ich nicht zu. Mach jetzt Kompromiss daraus, komm. Was ist der Kompromiss draus? Kompromisse sind ja gut. Das heißt, es geht um konkrete Kompromisse, dann finden wir es schlecht. Genau. Oder die SPD in der GroKo, so habe ich es eben verstanden. Nein, es geht nur darum, dass Sozialdemokratie auch sichtbar sein muss und dass es um diese Vision geht. Also es geht nicht darum, dass Kompromisse was Schlechtes sind. Es ist was Wunderbares für die Also, Sozialdemokratie muss sichtbar sein, deswegen sind Kompromisse schlecht, aber Kompromisse sind eigentlich gut. Ich meine, welche Institution und Bevölkerungsschicht wird bereichert und besser dadurch, dass man sie intern zerstreitet und sie halt sich in Lager verkriecht? Mann, was soll der Scheiß? Doppel plus gut ist es. Kompromisse sind voll gut. Demokratie und so machen wir Demokratie natürlich auch. Und natürlich muss Kevin jetzt auch Kompromisse schließen in diesem Parteivorstand. Wir haben verschiedene Meinungen, aber ich glaube trotzdem, dass Kevin uns Jusos sehr, sehr gut vertreten wird und auch natürlich die Partei Linke sehr, sehr gut vertreten wird in diesem Parteivorstand. Was muss er durchsetzen, damit sie nicht völlig enttäuscht sind? Klare linke Politik. Lili Blauzung war das, von den Jusos in Brandenburg und überhaupt Social-Media-Aktivistin bei den Sozialdemokraten. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Jetzt haben wir mal die jüngere Sicht auch noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive kennengelernt. Danke dafür. Das ist einfach was. Nur weil der Körper jung ist, heißt das nicht, dass die Ideen frisch sind. Meine Güte, Alter. Das ist ja, an sich ist das sehr traurig, weil die tut mir sehr leid. Die wirkt noch recht authentisch, als ob sie das halt wirklich glaubt, was da alles los ist. Die wird halt auch noch einen Parteirealitätsschock erfahren irgendwann. Oh Mann, die sieht so aber an sich müsste ihre Aufgabe ja sein, gerade bei den Jusos, nicht diesen Leuten auf den Leim zu gehen, die denen nur erzählen, was sie wollen, aber dann halt diese knallharte sozialistische Politik durchziehen wollen in der SPD. Sie ist doch selber einer von denen. Müssten die SPD, die Jungen, die müssten die SPD wieder mit der Realität irgendwie im Einklang bringen. Aber das zu sehen, macht mich wirklich traurig, weil die hat es ja einfach alles gefressen und es wird. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie das gefressen hat, sondern die ist ja selber eine von denen, die das verdreht. Das hast du ja gerade gemerkt, diese Gehirnakrobatik. Ja, aber es ist halt mehr, ich fand das eher in die Ecke gedrängt und daraus her argumentiert. Ich fand das eindeutig, alles ist gut, aber alles muss nach meiner Pfeife tanzen. Also ich finde, hier breitet sich ein Klima des Hasses aus. Und das sagt auch Wolfgang Thierse und der Rechte mit der SPD. Ich wäre dafür, um bei den jungen Leuten besser anzukommen, würde ich ein bisschen mehr Internet sprechen und sowas machen. Vielleicht die Jusos in Husos umbenennen. Das kommt bei den jungen Leuten vielleicht irgendwie. So, ey, schalt mal dein Modem aus. So. Die hippen jungen Sozialisten. Ja? UJS ist auch schon da. Der langjährige Bundespräsident Bundestagspräsident Wolfgang Thierse fürchtet unter der neuen SPD-Führung einen Totalabsturz. Ja, kein Wunder, ne? Und er sagt dann im Prinzip dasselbe, was wir vorhin schon hatten, nämlich dass, dass sie mit einem Versprechen angetreten sind, das sie nicht halten können. Und vielleicht auch nicht hätten. Ja, aber das ist doch der Sinn von Visionen, oder? Durchsetzen können und wie meinst du jetzt? Mit Visionen. Die haben keine Visionen mehr, da ist nichts mehr. Das haben wir ja gerade besprochen im Prinzip. Er sieht das nur eben auch als totales Problem an. Das war einer der letzten Male bei der SPD, ne? Ja, bitte hier so. Präsidium verspricht Aufklärung, Kassenprüfer der Frankfurter AWO treten zurück. In Frankfurt gibt es ein AWO, ich weiß nicht, der Maas das vielleicht auch kennt, aber. Ja, klar. Da haben wohl ja Leute ihm was an die Presse gegeben, Informationen, die ein bisschen heikel waren, sowas wie, da fahren aber welche ganz schön dicke Autos auf Firmenkosten hier, auf AWO-Kosten. Und dann ist dann mal nachgegangen worden, ja, dann waren die auch ganz schön dick, die Autos, das stimmt irgendwie auch. Dann hat die AWO aber wohl Detektive den Leuten, den Mitarbeitern auf den Hals gehetzt oder so einigen. Es geht hier konkret übrigens nicht um irgendwen, sondern es geht um die Ehefrau eines Frankfurter Bürgermeisters, die einen hochdotierten Job hatte, der extra für sie geschaffen worden ist. Und da wohl auch durch diese Ermittlungen ist halt aufgefallen, dass es da so ein ganzes Netzwerk wohl von Günstlingswirtschaft gibt. Halten die sich auch an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wenn die so ein Netzwerk haben? Bin ich mir nicht sicher, ob die so Anlaufstellen machen. Haben aber auch nicht so richtig was gefunden, den Whistleblower. Dann wollten sie irgendwie jemand anstiften oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist da ein Hallas und die Finanzführung ist dann jetzt auch noch zurückgetreten. Die Autos, die da irgendwie ein bisschen zu edel waren, haben die Mitarbeiter dann privat übernommen, abgekauft. Keine Ahnung, wie sie das gedreht haben. Aber ich habe auch schon bei der AWO gearbeitet und mich gefragt, wieso der eine Mitarbeiter da so eine dicke Karre fährt. Ich habe vor langer, langer Zeit für einen ähnlichen Verband gearbeitet, einen renommierten ähnlichen Verband. Wir haben da Transportfahrten gemacht für Leute, die behindert waren, Rollstuhlfahrer etc. mit dem Bus, zum alten, also so einem klassischen Mercedes-Bus darum gefahren. Die Leute und ich war dafür zuständig, das Ganze verwaltungstechnisch zu betreuen. Und da wurden gnadenlos Fahrten als Rettungswagenfahrten abgerechnet, die halt mit einem von diesen Transportbussen durchgeführt worden sind. Und der Chris als Rettungssanitäter weiß, dass es da einen gewissen Unterschied von den Kosten gibt, ob man eine Rettungswagenfahrt oder eine Transportwagenfahrt durchführt. Und so ist da auch verdient worden. Ich war damals sehr jung, ich hatte großen Schiss, mich da zu melden. Und 10 Jahre später hätten die auch einen Whistleblower am Hals gehabt. Aber ja, ich denke, da wird viel beschissen in den Wohlfahrtsverbänden, weil das ein sehr unkontrollierter Sektor ist. Mit irgendwie 30 Regionalleitern oder so haben sie sich dann nochmal an den Tisch gesetzt, aber sind dann, wie der eine berichtete, alle aus dem Hinterzimmer irgendwie hinten raus und so. Also haben sich der Presse erstmal nicht mehr gestellt. Das Ganze, ja. Mal gucken, was da noch kommt. Vielleicht wird das ja noch interessanter. Ja, wer weiß. Das wird auch ganz schön krass, ne? So im Prinzip eine latente Korruptionsgeschichte, das ist ja, ne? Ja, aber ich bin kein Rettungssanitäter. Ich war nur Laienhelfer, so als Freizeitmensch. Du bist ein Rettungs- ich dachte, du hast auch so ein Lehrgang. Nee, nicht gegen Geld. Ich habe das nur in der Freizeit gemacht. Also ich habe da auch Lehrgänge mitmachen müssen und so, ja, aber nicht mit der vollen Rettungsqualifikation. Ja, auch nicht als Zivildienst bzw. Ersatz- oder sowas Dienst, ja? Oder wie? Das konnte man da auch machen, ja. Aber hast du nicht gemacht, das meine ich. Ja, nee. Aber ja. auf jeden Fall finde ich das lustig, dass es um Dienstwagen geht und dieser Laden Wohlfahrt heißt. Nicht gut. Ich ja. Arbeiterwohlfahrt von Autowohlfahrt. Ja, warte, den verstehe ich nicht. Das ist ein Wortwitz. Ja, ist ein Wortwitz. Ist lustig. Kulturelle Schranken und so. Zentrum für politische Schönheit, Instrumentalisierung des Holocaust. Okay, ja, die Sachen stehen wahrscheinlich nicht direkt miteinander in so direkter Beziehung, dass die es befürworten. Das Zentrum für politische Schönheit. Was? Das kommt ein bisschen drauf an, wie du das siehst. Ja. Ich fasse mal zusammen, was passiert ist. Wenn der Chris ein bisschen runterscrollt, haben wir ein Foto von dem ganzen Ding. Das wurde letzte Woche aufgestellt in Berlin vor dem Reichstag. Diese Stele dort. Wieder mal eine Aktion des Zentrums für politische Schönheit, die wir ja schon öfter, wir erinnern uns an das Mahnmal vor Höckes Haus und solchen Blödsinn oder den Gräbern für Flüchtlinge, die sie da in den Reichstagswiese gegraben haben. Hier haben wir halt eine Stele, in deren Mitte nach eigener Aussage des ZPS Erdproben drin sind, die positiv auf menschliche Überreste getestet wurden und die aus der Umgebung von Konzentrations- bzw. Vernichtungslagern stammen. Ja, und Tichys Einblick berichtet halt darüber und stört sich halt an einigen Faktoren. Es hat ja auch einen relativ einstimmigen Backlash aus der jüdischen Ecke gegeben, die alle gesagt haben, das geht gar nicht. Im jüdischen Glauben herrscht ein starker Glaube an die Totenruhe. Und allein dieses zur Schaustellen da und so hat viele Leute extrem abgestoßen. Das Verkaufen ist ja auch dann ein bisschen... Ja, genau. Und dann kommt halt dazu, dass das ZBS kleine Würfelchen mit solcher Erde angeboten hat, auf einer Crowdfunding-Seite. Es sollte nämlich 50.000 Euro gesammelt werden, damit dieses Kunstwerk einbetoniert werden kann, da wo es jetzt steht. Eigentlich hat das nur eine Genehmigung gehabt für 7 Tage. Die wollten aber am letzten Tag halt praktisch vorhandene Tatsachen schaffen und das Ganze einbetonieren lassen. Das Ding hatte schon 70.000 Euro eingenommen, also deutlich über dem Funding-Ziel, unter anderem durch den Verkauf dieser kleinen Würfel mit Erde. Sie haben später dazu gefügt, in Klammern, dass das negative Proben sind, also dass in diesen Proben keine Überreste gefunden wurden, die in den Würfelchen drin sind. Kann man natürlich glauben oder nicht, vor allem da ist diesen Zusatz negative Probe halt auf manchen Bildern gibt, auf manchen nicht. Ja, das ist so das, was passiert ist. Wie gesagt, es gab eigentlich einen ziemlich durchgehenden Backlash dagegen, sogar auch aus der Szene, aus der wir es nicht erwartet hätten. Ich glaube, sogar Hengameh hat sich ablehnend dem gegenüber geäußert, weil das halt die Pox und die Bipox irgendwie unter den Juden halt nicht respektiert. Und ja, inzwischen ist die Mitte der Stele mit den Ascheresten verhüllt. Denn das ZPS hat zurückgerudert und hat gesagt, vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Vielleicht zeigst du uns jetzt mal das Schreiben, das sie in den Bundestag geschickt haben. Das ist dieser Twitter-Ausschnitt, glaube ich, genau. Hier haben wir den Herrn Hauer. Ich weiß gar nicht, von welcher Partei der Mann ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier eine Hausmitteilung. Also so werden halt Memos im Bundestag praktisch verteilt an die Leute, die es angeht. Da heißt es, ich möchte Sie auf einen Präsenztermin in der kommenden Woche hinweisen. Mir ist bewusst, dass es sich hierbei um eine sitzungsfreie Woche handelt. Allerdings ist Ihre Teilnahme aufgrund der geschichtlichen wie medialen Tragweite unabdingbar. Das von mir überaus geschätzte Zentrum für politische Schönheit stellt in unserer direkten Nachbarschaft ab Montag kommender Woche eine tragende Säule dieser Gesellschaft, ein Mahnmal gegen jeden Versuch einer faschistischen Machtergreifung auf. Ich habe für Sie persönlich folgenden Termin zum Besuch des Areals vereinbart. Und dann kommt noch der Hinweis, dass das Ganze verpflichtend ist. Und unterschrieben ist das Ganze mit Wolfgang Schäuble. Vor allem so dieser vorletzte Satz da, also der letzte Abschnitt eher. Dieser Termin ist für Sie als Mitglied der Deutschen Bundestages verpflichtend und unbedingt wahrzunehmen, Ausrufezeichen. Ihr Erscheinen ist unerlässlich. Ihre Teilnahme haben Sie für die deutsche Öffentlichkeit vor Ort mit Ihrer Unterschrift sichtbar in der ausliegenden Anwesenheitslisten zu dokumentieren. Ein unentschuldigtes Fernbleiben schadet dem Ansehen der gesamten CDU-CSU-Fraktion Deutschland. Der ist von der CDU-CSU. Ja. Ja, aber der Witz ist, dass das halt nicht echt ist, sondern dass hier das ZPS, dieses Schriftstück mit der Unterschrift vom Schäuble, wie war das vorhin, fiktiv unterzeichnet hat, das ist die Süddeutsche genannt. Ein fiktiv unterzeichnetes Schreiben, was ich fantastisch finde, weil so kann man halt Urkundenfälschung, gefälschte Unterschrift, all diese hässlichen Sachen kann man umgehen. Wenn ich das nächste Mal irgendwie hier meine 50-Euro-Druckmaschine anwerfe, werde ich auch sagen, die sind nur fiktiv unterschrieben. Das ist eigentlich ja, wenn du sowas machst, ist nur so ein gesellschaftliches Experiment und Kapitalismuskritik. Ja, ja. Das ist ja das, was sowieso bei der ganzen Sache stinkt. Also bisher haben die ja nie eigentlich das gemacht, was sie gesagt haben. Es war nie irgendwie ernst gemeint, wirklich. Ich würde mich nicht wundern, wenn die hinterher sagen, ha, wir haben das alles, das ist einfach nur Blumenerde aus dem Baumarkt. Und wir haben das alles nur gemacht, um euch aufzuregen. Das wäre das, was ich eigentlich erwarte. Wir bedauern aufrichtig, dass wir den zentralen Wirkungsaspekt unserer Arbeit nicht im Vorfeld erkannt haben. Als wir begannen, die Orte aufzusuchen, an denen wir die Überreste der Ermordeten vermuteten, waren wir überwältigt von dem Schrecken. Wir waren uns bewusst, dass wir die Gefühle von vielen Menschen aufwühlen würden, wenn wir berichten, was wir vorgefunden haben. Meine Güte, Alter. Das ist so ein Shitstorm. Ich kann mir es wirklich vor meinem inneren Auge vorstellen, wie die ganze Gruppe da steht und auf einmal fassen sich alle an den Kopf und sinken zu Boden. Oh nein, oh nein. Und dann sind sie total handlungsunfähig. Ja, irgendwie haben sie ja noch das GoFundMe hinbekommen. Ne? Nichts hätte dem Zentrum ferner gelegen, als die religiösen und ethischen Gefühle von Überlebenden und Nachkommen der Getöteten zu verletzen. Also fassen wir zusammen, ihnen war bewusst, dass sie die Gefühle von vielen Menschen aufwühlen würden, aber sie wollten niemanden verletzen. Aber aufwühlen, aber nicht verletzen. Wir wollten die Betroffenen, Angehörigen und Hinterbliebenen aufrichtig um Entschuldigung bitten, die wir in ihren Gefühlen verletzt haben. Wir möchten insbesondere auch die jüdischen Institutionen, Verbände oder Einzelpersonen um Entschuldigung bitten, die durch unsere Arbeit die Totenruhe nach jüdischem Religionsrecht gestört oder angetastet sehen. Ach komm. Ach komm, Alter. Ach komm. Und mit keinem Wort werden BIPOCs erwähnt. Hengame hatte anscheinend recht. Absolut, ja. Ja, ja, also das... Diese ganze Aktion, wenn man da nicht im Vorfeld erkannt haben will, dass man Leuten auf die Füße tritt, wie doof kann man sein? Also ich bin einfach so irgend so ein Jürgen Malte so einfach, hey, lass mal einfach auf so ein KZ gehen, da einfach so Erde raussuchen. Ja, ich meine, es gibt ja schon diese Sachen, wo Leute sich vor dem Holocaust mal irgendwie lustig fotografieren oder in KZs lustig, und es gibt jedes Mal einen Shitstorm. Was haben Sie gedacht, was passiert, wenn Sie da Asche irgendwie ausgraben? Oh, uns war nicht bewusst. Ups. Und was ich halt auch böse finde, das ist jetzt nochmal die Originalstellungnahme von dem ZPS. Und sie entschuldigen sich, aber dann kommt halt im letzten Absatz wieder, wir wollen auf die Verantwortung der Nachwelt hinweisen, wir wollen auf die Gefahr hinweisen, die von rechter Seite ausgeht, bla bla bla bla, bla bla bla bla. Also wir entschuldigen uns, es tut uns leid und überhaupt, aber was wir gesagt haben und das, wofür wir stehen und wofür diese Aktion steht, das ist natürlich alles davon unangetastet, und die AfD ist ganz schlimm und wird uns in den Hitlerismus führen. Aber weißt du, der Witz daran ist halt einfach, dass du entweder einen Anspruch auf Kompetenz hast und Professionalismus, und dann siehst du solche Sachen eben erst recht voraus ab und machst sie nicht, ja, oder du bist ein Amateur und kannst dann einfach sagen, ja, tut mir leid, bitte kommt doch wieder zurück zu mir und bitte seid mir nicht böse. So, also Zentrum für politische Schönheit ist halt einfach ein Clownsverein, so, fertig. So, da. Sind inkompetent. Ja, und ich würde ganz gerne mal eine Sache wissen. Ich finde das absolut geschmacklos, solche ausgegrabene Erde als Memorabilia zu verkaufen. Und die machen das jetzt von linker Seite her. Die das verkaufen würden, mit einem ganz anderen Kontext. Das wäre genauso geschmacklos. Ja, absolut im Flug dürfen. Weißt du, und ich habe halt am Anfang, als ich die Überschrift da gelesen habe zu dem Artikel, echt nicht geglaubt, was da passiert ist. Also ich hab's nicht gewusst gehabt, ne? Aber Junge, Junge, Alter, die Überschrift ist halt schon echt bizarr, aber sie passt. Ja, das ist das, was passiert ist. Die bereichern sich am Holocaust, ja. Ja, wie gesagt, die Sache ist verhüllt, das GoFundMe ist gekillt, es gibt nichts mehr zu kaufen, die Veranstaltung mit der Betonierung ist abgesagt. Also ausgelöscht. Das ja, zumindest ist erreicht worden. Dass sich dann sowas nicht bereichert, das kann man auch wissen. Nee, bei der Aktion würde ich auch sagen, weißt du was, nie wieder und hier vergessen. Nee, nicht vergessen, ja, das ist richtig. Nie wieder Zentrum für politische Schönheit. Nie wieder. Nie wieder. Ja, man hat ja gesehen, wohin das hinführt, okay? So, und die haben bestimmt auch nur Befehle befolgt. Es gab im Netz den Vorschlag, das Geld sollten die an eine jüdische Organisation spenden, die sich um den Jägerflieger kümmert. Was ich noch besser fände, ist, wenn es den Leuten zurückerstattet würde vom ZBS mit der Aufforderung, es an diese Organisation zu spenden, weil dann könnte man mal sehen, wie groß die Solidarität mit den Juden wirklich ist in Deutschland. Ja. Und wie viele das nur gemacht haben, weil es halt gegen die AfD geht. Oder weil es gegen irgendwas geht, was ihnen nicht gefällt. Diese Differenz hätten wir dann offen in Euro gehabt zwischen 70.000 und dem, was halt bei dieser jüdischen Gräberpflegestiftung angekommen wäre. Yep. Tja, Ticker zur UN-Klimakonferenz. Ja, irgendwo angekommen, ne? Greta ist in Madrid angekommen. Ja, ne? Greta resigniert total bei Klimakonferenz. Wir haben nichts erreicht. Ja, das hat sie gesagt, ein bisschen geknickt so in die Kamera. Ja, so war das. Und ein bisschen hat sie natürlich recht. Viele haben sie nicht erreicht. Aber irgendwie wäre es ja auch nicht okay, wenn man irgendwie die ganzen demokratischen Einrichtungen umgeht, die normalerweise Dinge erreichen in der Beziehung. Und dann kommt irgendwie ein kleines Mädchen und erreicht plötzlich viel mehr. Das wäre irgendwie auch nicht richtig gewesen. Aber so. Das ist also über die Fan. Ja, das ist die COP25, also das 25. Mal, dass diese Veranstaltung stattfindet. Ich weiß nicht, mein Gott, was das denn? Jahre schon sind, aber die Message ist auf jeden Fall nachhaltig, sag ich mal. Ne? Das ist. Junge, meine Fresse, Alter. Nein! Nein, Chris, nein, das glaube ich jetzt einfach nicht. Nee. Ja, wir kennen ja diese Diskrepanz. Ja, zwischen Veranstalterangaben und Polizeiangaben. Aber das hier ist für mich auch eine neue Dimension. Eine 500.000 zu 15.000. Wie kann man sich denn da vertun? Vertunberg. Naja, Fehlschätzungen in diesen Größenordnungen kommen schon mal vor, wenn man politisch-ideologisch vorgefärbt ist. Nein, das ist 15.000, okay? Das so irgendwie um 33-fache kleiner als die Zahl, die sie sich da ausgedacht haben. Alter, was ist Größenwahn, wenn nicht das 33-fache vorsimulieren? Und obwohl Javier Bardem auch da war. Beliebte Apps, WhatsApp, Facebook und Instagram verboten. Münchner Landesgericht mit Hammerurteil. Ja, darf ich nochmal eine Sache zu der UN-Klimakonferenz sagen, weil... gar nicht Hammer. Dann kommen wir direkt zum nächsten Blödsinn. Aber wir haben ja jetzt uns nur drüber lustig gemacht, aber... Die Tatsache ist ja, dass sehr viele Politiker und sehr viele Repräsentanten von verschiedenen Regierungen da sind und halt weiterhin an diesen Pariser Klimazielen festhalten. Ja, diese Pariser Klimaziele sind ja selbst schon von Klimaaktivisten verurteilt worden, weil selbst wenn man diese Ziele umsetzen würde, würden die denen gar nicht weit genug gehen. Ich meine, die kriegen den Hals eh nicht voll. Aber es ist mehr ein Subventionspaket für Unternehmen, als dass es wirklich nachhaltige, umweltschützende Wirkung hat. Das akzeptieren die selber. Aber dennoch wird es weiterhin propagiert, als ob es so wichtig wäre, dass wir uns an dieses Pariser Klimaschutzabkommen halten, was einfach nur ein Industrieförderungspaket von Macron ist. Sage ich jetzt so. Kann man, man kann die Erwärmung damit auf 2 Grad begrenzen. Ne? Das wird so propagiert, als ob das die Weltrettung wäre, obwohl schon alle signifikanten Staaten, die irgendwas für Umweltschutz tun könnten, Indien, China, Bangladesch, Brasilien, Amerika, aus diesem ausgestiegen sind. Und besonders interessant ist es halt bei Amerika, weil Amerika sich ja verpflichtet hatte, bestimmte Sachen umzusetzen und in diesen Verpflichtungen feststecken, noch für ein paar Monate, bis sie halt offiziell den aussteigen dürfen. Das heißt, die müssen jetzt schon in diese Projekte zahlen, obwohl sie jetzt schon wissen, in einem halben Jahr werden diese Projekte gar nicht mehr stattfinden. Das zeigt, was das für eine korrupte Angelegenheit ist. Ja, es ist unglaublich, dass überhaupt noch irgendjemand über das Pariser Klimaabkommen positiv redet. So, jetzt kommen wir zu WhatsApp. Okay. Ja, Facebook hat wohl mit seinen Programmen WhatsApp und Instagram eine Software benutzt, die eigentlich BlackBerry gehört. Und die sind ja sozusagen so ein bisschen vom Markt und die haben jetzt nur noch ihre Patente durch und versuchen eben rauszuholen, was drin ist. Und das Münchner Landgericht hat da mitgespielt und hat erstmal den Vertrieb der Apps sozusagen untersagt. Allerdings ist das dann eine rechtliche Geschichte. Das heißt, wenn BlackBerry das wirklich möchte, dass sie das jetzt auch vom Markt nehmen, dann müssen sie irgendwie eine fiktive Schadensersatzsumme hinterlegen, die, wenn das Urteil dann eben andersrum ausfällt am Ende, nach einer Revision, die dann Ja, die dann bezahlt werden, die dann fällig wird. Ne? Und das wollen sie natürlich vermeiden, denke ich mal. Von daher da sozusagen für unser eine erstmal nicht sichtbar werden. Aber scheinbar haben sie Patente benutzt oder geklaut, keine Ahnung. Ja, ich soll vielleicht Perry mal die Daumen, damit sie noch ein bisschen Geld verdienen. Facebook hat ja genug. Meine 2 Cent zu dem Thema. Juhu. Endlich gute Nachricht. Ja, Daimler will jede Menge Stellen streichen. Audi auch, habe ich gelesen. Wo stand das hier? Mindestens 10.000. Und ja, dann gibt es noch ein paar, die in Altersteilzeit gehen oder Frührente oder so. Und ja, größtenteils am deutschen Standorten halt. Und das ist der natürlich Trend, schon. Der geht halt weiter, ne? Wie der Don ja auch schon gesagt hat, bei Audi ist es ja auch schon lange so hin. Viele Autohersteller, ja, knapsen halt. Ich kann an dieser Stelle einfach mal ein Buch empfehlen, was an sich jeder, der irgendwas mit der deutschen Autoindustrie zu tun hat, lesen sollte, wer das nicht schon gelesen hat. Wer kriegt die Kurve von Ferdinand Dunhöfer? Da geht es einfach um den Business Case der Automobilindustrie in Deutschland, die ja, ja vielleicht für ein Sechstel oder sowas von unserer Wirtschaftsleistung immer noch verantwortlich ist. Und wenn der Trend so weitergeht und wir wirklich nicht umsteuern, dann ist halt die Frage, ob wir wirklich noch weiterhin bestimmte soziale Programme finanzieren können, ob wir dann überhaupt noch diesen Influx an Auslandsgeldern haben, um das überhaupt darstellen zu können. Aber wir haben andere Länder auch. Da kommen wir gleich. Ist denn total falsch, wenn ich mir auch vorstelle, dass diese Firmen einfach hier keine Zukunft sehen? Mit den Sachen, die jetzt schon passiert sind und die sich politisch abzeichnen, würde ich als Autohersteller mich auch internationalisieren. Das ist ziemlich unruhig, ja. Also ich kann nur sagen, das ist alles sehr hochpolitisch und sehr politisch gelenkt, weil es eine hochregulierte Industrie ist mit den Autos. Ja, und solche Entscheidungen wie Elektromobilität, Umweltzonen und sowas zeigen das ja auch. Mhm. Und das hat nicht unbedingt viel mit dem Produktionsstandort zu tun. Man kann ja die Autos hier produzieren und im Ausland vertreiben. Aber da gibt es auch wieder andere Probleme. Ja, aber dann, ich meine, du bist... Ich kann da nicht viel erzählen, aber sagen wir es einfach mal so. Generell hast du recht, wenn das regulatorische Umfeld so ist, ja, dass man ein Auto in Deutschland verkauft und 1.000 Euro dran verdient und ein Auto in China verkauft und 5.000 Euro dran verdient, dann ist klar, wo man seine Investitionen für die nächsten Jahre hin verlagert. Ja, vor allem auch, schützt dann niemand davor, dass wirklich so Leute wie der hier Hofreiter oder so irgendwann kommen und sagen, so ab übermorgen darfst du hier gar keine Verbrenner mehr verkaufen. Das fordern ja, das die ja schon. Eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, was ist denn, wenn China auf einmal sagt, okay, ist ja schön, jetzt wissen wir alles und jetzt verkaufen wir selber unsere eigenen Autos und jetzt kannst du jetzt hast du zwar für die nächsten Jahre hier bei uns investiert, aber du wirst hier nicht mehr so viele Autos verkaufen können in der nächsten Zeit und deinen Heimatmarkt hast du ein bisschen vernachlässigt und ja, das ist ungefähr die Situation, die gerade herrscht. So, ja, das Problem. So höhnischer klingt es einem ja eigentlich im Ohr, dass der Zetsche damals während der Flüchtlingskrise noch gesagt hat, wie toll das alles für seine Firma ist und wie er sich freut und Arbeitskräfte und überhaupt. Ne? Da wird einem schon ein bisschen übel. Es ist eine reine Investitionsfrage. Wenn man die Investitionen halt nach Deutschland geleitet hätte, statt nach China, wo in China jetzt halt der Markt zusammenbricht und eine absolute Fehlinvestition war, das sagt natürlich keiner, aber das ist so, dann wäre das also gar kein Problem. Ja, aber die Investitionen der letzten 10 Jahre fehlen in Deutschland und das hat die Folgen. Also sollte Deutschland den Trump machen und die Jobs wieder ins Land holen. Wow. Voll. Ich meine, man kann den Trump für viele Sachen kritisieren, aber der hat für die Policy-Sachen, die genau das betreffen, die richtigen Leute hingesetzt, die das tatsächlich umgesetzt haben. Ja, ich weiß. Es hat funktioniert, es hat extrem negative Folgen auf einer ganz anderen Ecke. Mhm. Das wird denen auch noch auf die Füße fallen, aber erst in 10 Jahren, dann ist er nicht mehr im Amt. Mhm. Ja. So. Trump 2020, ab geht's. Okay, aber erstmal Frankreich. Die bereiten sich nämlich für mehr Chaos vor. Okay, weil Leute wegen so Pensionsreformen halt eben streiken, schon am zweiten Tag. Schon zwei Tage streiken die schon durch, Alter. Okay. Die Gelbwesten streiken schon ein ganzes Jahr oder so. Ja, also die Gelbwesten-Proteste, die sind ja, ich meine, über ein Jahr, die haben ja ein Jahrjähriges jetzt gefeiert gehabt. Aber das Ganze kriegt jetzt nochmal eine neue Qualität, weil einfach immer mehr Leute in Frankreich in verschiedenen Sektoren der Bevölkerung einfach anfangen zu protestieren. Die Bauernproteste, die wir hier erlebt hatten und in Holland und in anderen Ländern, die haben die auch schon. Immer mal wieder. Jetzt geht es ganz konkret um Angestellte von Transportunternehmen. Und in Frankreich fahren weniger Leute mit dem Auto zur Arbeit als in Deutschland. Und das hat einfach das ganze Land lahmgelegt. Viele Geschäfte haben einfach geschlossen, weil entweder die Mitarbeiter nicht zur Arbeit konnten oder die Kunden nicht kommen konnten. Und der Hintergrund des Ganzen ist, dass Frankreich ähnlich wie Deutschland ein Problem hat, seinen Sozialstaat durch Auslandsgeldinfluxe quer zu finanzieren. Es ist einfach so, man muss eine wirtschaftliche Leistung haben, um einen Sozialstaat zu finanzieren. Und der beste Weg dazu ist, viele Sachen zu exportieren. Und dann kann man das Geld auf anderen Wegen halt remonetarisieren und in den Sozialstaat stecken. Und in Deutschland haben wir das Problem, dass wir immer weniger exportieren, was wirklich Wertschöpfung in Deutschland hat, und Frankreich hat mehr oder weniger das gleiche Problem. Aber Frankreich hat noch ein paar andere Probleme, und das Rentensystem in Frankreich, wenn man einfach die Zahl sagt, Standard-Renteneintrittsalter in Frankreich ist 62 Jahre, ja, dann sieht man, dass die halt noch ein bisschen großzügiger sind. Das Ganze gleicht sich natürlich bei den monatlichen Leistungen wieder so ein bisschen aus, aber die haben in Frankreich noch einen sehr viel höheren Staat, weil die eine sehr viel zentralistisch gelenktere Wirtschaftsstruktur haben, als wir in Deutschland haben. Und das hat einfach einen viel größeren Sozialstaat einfach ermöglicht. Aber das geht jetzt langsam zu Ende. Und jetzt sollen verschiedene Rentensysteme in Frankreich zusammengelegt werden, um das zu verhindern, was gerade in den Niederlanden passiert. In den Niederlanden ist es nämlich so, dass die ganzen staatlichen Renten- und Pensionsfonds ihre gesetzlichen Limits überschritten haben, was Reserveleistungen angeht. Die müssen eine gewisse monetäre Reserve haben, um die Zahlungen zumindest für die nächsten 3 Jahre gewährleisten zu können. So, um eine gewisse langfristige Sicherheit zu bekommen. Und das können die jetzt nicht mehr darstellen. Die werden diese Reserveleistung jetzt von 100% 3 Jahre auf 90%, also 2,5 Jahre, runtersetzen. Was absolut unmöglich ist, dass es überhaupt in einem Rentensystem passiert. Alternative wäre, die Rentenzahlung ab in 5 Jahren um 32% zu kürzen. Also sehr krasse Sachen, was da gerade passieren. Und in Frankreich wollen die das halt verhindern. Explizit mit Bezug darauf sollen jetzt halt die Rentensysteme zusammengelegt werden. Es gibt in Frankreich halt 42 verschiedene Rentensysteme. Wir haben in Deutschland ja auch verschiedene Rentensysteme. Man denke an die Doktoren, man denke an die Anwälte, ja, die haben ja alle unterschiedliche Kassen. Und das soll halt in Frankreich alles zusammengelegt werden, und immer mehr Bevölkerungsschichten in Frankreich demonstrieren. Das Land, man fragt sich halt, wie in Frankreich überhaupt noch ein Normalzustand überhaupt noch hergestellt werden kann, wenn jetzt alle 2 Wochen so ein Protest stattfindet. Ja, der wirtschaftliche Schaden ist extrem enorm, nicht nur durch die Gelbwesten-Proteste, sondern auch durch solche Proteste. Ja. Das verstärkt das Problem nur. In Deutschland ist es angeblich so, dass einige Firmen ihre Negativzinsen auf das Finanzamt abwälzen möchten und da irgendwelche Vorsteuern, heißt es ruhig, also Beträge, die man im Voraus eben schicken muss, da in etwas üppigerer Form schicken, so dass das Finanzamt irgendwie die Kohle hat und drauf sitzt sozusagen. Und dann müssen sie Bescheid schreiben, dass sie nicht so viel Steuern hätten zahlen müssen oder so. Insgesamt ist das fast 1 Milliarde Euro, haben sie geschrieben. Ja, und wie gesagt, das ist der Versuch der Firmen teilweise, eben die Negativzinsen zu umgehen. Finde ich ein interessanter Auswuchs, den das Ganze dann so bringt. Ja. Ja, aber das sollte doch eigentlich relativ schnell zu regeln sein, indem man irgendwie da dementsprechenden Gesetzen einen Passus hinzufügt, dass auch dort halt die üblichen Bankzinsen gelten. Punkt. Nein. Ich glaube, nach einem Jahr stellen ja sowieso Zinsen in Rechnung und auch einen Strafzins. Das heißt, bis dahin sollte das schon geregelt sein, sonst macht die Firma dann auch eine Miese dabei. Ne? Kann auch vorkommen. Ich widerspreche, das ist genauso. Es funktioniert genauso, wie das System gedacht ist. Das Problem ist nicht das System, sondern das Problem ist der Negativzins. Der Negativzins, der invertiert einfach alles, der stellt alles auf den Kopf und das ist so. Das ist so. Und das wissen alle. Und ja, dass die Steuergutschriften beim Finanzamt dafür ausgenutzt werden, ja, es ist eine logische Folge. Das weiß das Finanzamt, das ist alles im System mitberechnet und worüber sich man beschweren kann, weil das Einzige, was das zur Folge hat, ist, dass der Staat eine größere Liquiditätsschwemme hat und im Zweifelsfall vielleicht kommunale Kassenkreditlinien eingeschränkt werden können. Ja, Beschwerden also, war das glaube ich, nicht so richtig, das war so als Phänomen dargestellt. Instex. Instex habe ich hier schon mal vorgestellt. Instex ist ein Special-Purpose-Vehicle, was quasi eine Umgehung der internationalen Sanktionen gegen den Iran darstellt, dass man mit dem Iran handeln kann. Es gibt auf der iranischen Seite ein Gegenpendant, der IMLS heißt das, glaube ich. Das sind im Endeffekt zwei private Firmen, über die der gesamte Handel zwischen der Europäischen Union und dem Iran abgehandelt wird. Und die haben quasi, das sind Special-Purpose-Vehicle-Firmen, das heißt, das sind extrem, im Endeffekt, der Instex ist im Endeffekt ein Ex-Commerzbanker, der in Paris in seinem Büro sitzt mit 5 Angestellten. So, und da wird der gesamte Handel zwischen dem Iran und der Europäischen Union darüber abgewickelt. Nicht der gesamten Europäischen Union, weil Deutschland, Frankreich, Spanien, Holland, Belgien, Luxemburg, Frankreich, die sind jetzt dem Instex, glaube ich, beigetreten und weitere europäische Länder werden folgen. Das Problem an der ganzen Angelegenheit ist nicht nur, dass es halt über diese Special Purpose Vehicles abgewickelt wird, was einfach ein Wahnsinn ist. Es ist eine Umgehung von allen Finanzinstitutionen, die im internationalen Handel üblich sind. Und es ist einfach ein totaler Affront gegenüber Amerika, weil es ist eindeutig nur dafür gedacht ist, um die Sanktionen zu umgehen. Offiziell wird das Feigenblatt angelegt, dass gesagt wird, ja, es geht ja um medizinische Vorräte und solche Sachen. Ja, allerdings gibt es da schon andere parallele Systeme, die das darstellen. Seit Mai funktioniert der Instex schon mit 4-5 Ländern und es werden Nahrungsmittel, medizinische Vorräte und sowas auch darüber gehandelt. Es funktioniert im Endeffekt so, dass der Iran gegen Euro Sachen kaufen kann und Schuldverschreibungen oder andere frei handelbare Wertpapiere bekommt, die der Iran dann im internationalen Markt handeln kann, um US-Dollar zu bekommen, um mit US-Dollar sonstige Waren auf dem Weltmarkt kaufen zu können. So, wer das jetzt verstanden hat, Chapeau, das kann man sich alles nochmal anhören, aber ihr merkt, es ist ein absolutes Unding, dass es sowas überhaupt gibt. Die diplomatische Antwort der Amerikaner, die wird kommen. Der Lighthizer hat schon angekündigt, wenn die Europäer so innovativ sind, um ihren Handel nicht über die üblichen Institutionen, sondern über Special-Purpose-Vehicles abzuhandeln, warum sollen wir das nicht auch machen? Ja, heißt irgendwelche Briefkastenfirmen in den Caymans, um irgendwelche Regularien oder sonst was zu umgehen? Ja, wenn das sich jetzt im internationalen Handel einbürgert, dann ist das ein massiver Rückschritt, der ja einfach für mehr Unsicherheit im internationalen Handel sorgt. Ja, abseits aller Incoterms oder sonstiger Sachen, falls euch das was sagt, wird das gehandhabt. Ja, also es ist im Januar, ab dem 31. Januar wird es komplett hochgefahren. Dann wird auch der Handel mit Öl möglich sein. Und spätestens dann werden die Amerikaner was machen. Und man darf halt auch, auch wenn man das irgendwie in den Mainstream-Medien gar nicht so mitkriegt, nicht vergessen, dass im Iran gerade wieder eine richtig heftige Repressionswelle gegen Demonstranten und Kritiker läuft, dass dort Hunderte angeblich verletzt und getötet worden sind in den letzten Wochen. Und wir überlegen uns, wie wir am besten doch mit den Handel treiben können. Ja, und zwei Sachen muss ich noch sagen. Einerseits stützt sich das Ganze auf diesen JCPOA, internationalen Vertrag, der nukleare Abrüstungsvertrag vom Iran. Und der Iran hält sich ja nicht an den Vertrag, weil die Amerikaner ausgestiegen sind. Aber alle anderen europäischen Staaten halten sich einseitig weiterhin an den Vertrag. Aber der Iran hält sich nicht mehr an den Vertrag. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, der Handel mit dem Iran wird über private Firmen abgewickelt, über diese Special Purpose Vehicles. Heißt das, du und ich, wir können jetzt mit dem Iran Handel treiben darüber? Nein, da muss man in einem von einem Konsortium vorher prägenehmigten Unternehmen sein und man muss eine Handelshistorie mit dem Iran haben. Das heißt, irgendwelche Großkonzerne können jetzt mit dem Iran Handel treiben, aber nicht jedes Unternehmen. Das heißt, da ist auch nochmal eine Markteinschränkung auch bekannt als Korruption. Also das Ganze ist einfach ein absolutes Unding und es ist sehr schwierig, es ist sehr kompliziert, aber es ist ein absolutes Unding. Es ist ein absolutes Unding. Ich habe auch noch niemanden getroffen, der sagt, ja, das ist vernünftig, sondern alle sagen, ja, das ist eindeutig politisches Powerplay und Korruption. Was anderes kann das gar nicht sein. Ja. 29 Leagues. Ja, hier haben wir eine Firma in Amerika, in London, die sich darauf, also in Großbritannien, die sich darauf spezialisiert hat, einerseits Shell-Companies zu machen, aber andererseits auch Shelf-Companies. Was ist der Unterschied? Eine Shell-Company ist sowas wie das Special-Purpose-Vehicle von vorhin. Du hast ein Unternehmen, was ein Akteur ist, ja, und das sitzt in einem Land, was nicht von Sanktionen betroffen ist, aber unter der Hand schickt das alle Sachen in das Land, wo die Sanktionen gehandhabt werden. Das wäre eine Shell-Company, einfach wie eine Hülle um eine andere, damit sie anders aussieht. Und eine Shelf-Company ist quasi ein Unternehmen, was gegründet wird und dann liegt das wird angemeldet und kann bestimmte Sachen machen und dann liegt das einfach in der Schublade irgendwo rum, bis es irgendwann für irgendeinen Grund gebraucht wird. Ja, sei es, du hast irgendein Unternehmen, was kurz vorm Bankrott steht und das muss irgendwelche Verbindlichkeiten bilanziell auslagern oder du hast irgendwelche Autokraten, die unter Geldwäscherichtlinien leiden und wenn du dann auf einmal einen europäischen Geschäftsführer von einer Shelf-Company hat, die überall die Verträge abschließt, dann werden die Verträge unterschrieben, während sie mit dem russischen Oligarchen, dem ukrainischen Oligarchen, dem weißrussischen Oligarchen, dem usbekischen Oligarchen nicht unterschrieben werden würden. Solche Sachen. Wir reden hier über 15 Jahre Historie, ein Datenleak. 400.000 von diesen Firmenkonstrukten. Ja, das heißt, es wird Monate dauern, bis das überhaupt alles ausgewertet werden kann. Und es gibt jetzt, das Ganze ist noch relativ frisch und aufgrund der Datenmenge kann man sagen, dass sehr viele Leute betroffen sein werden. Aber wie es so oft bei solchen Unternehmen ist, von diesen 400.000 Shelf-Companies, die da gemanagt wurden, sind bestimmt 320 oder so vollkommen legal und hatten wirklich einen Wert, aber das ist halt, und dann gibt es den Graubereich und dann gibt es halt die eindeutig illegal sind, die in der Masse untergehen. Aber das ist im Endeffekt, ja, auf Niveau von dem Paradise Papers Leak. Und ich meine, wir wissen ja alle, was das für Konsequenzen hatte. Gar keine. Aber trotzdem wird es interessante Enthüllungen geben in den nächsten Monaten, was da rauskommt, weil das ist eine Datenfülle, die wirklich unglaublich ist. Und ich habe mir ein paar Sachen schon angeguckt. Da gab es wirklich Firmenkonstrukte, die so abenteuerlich waren, dass ich die auch noch nie gesehen hatte. Ja, also wirklich, wenn man sich dafür so ein bisschen interessiert, allein dafür interessant, ansonsten einfach absoluter Skandal und bald werden... Es ist kein Zufall übrigens, dass das jetzt passiert, weil der Leaker, sage ich jetzt mal, einen gewissen Brexit-Kontext zu dieser ganzen Sache gesagt hat. Ja, er hat quasi dieses Leak wegen Brexit gemacht. Mir ist jetzt nicht so ganz klar, ob der jetzt pro oder contra Brexit war. Aber London ist ja generell ein schönes Zentrum für Finanzverwaltung. Und das ist eine der größten Firmen, die da jetzt, ja, ich sag mal, wahrscheinlich bald Konkurs anmelden werden muss, wenn sie nicht eine eigene Shell Corporation hat, wo sie das ganze Risiko drin ausgelagert hat. Und ja, nicht gut für den Finanzplatz, sondern wird viele Skandale kommen. Und ansonsten bin ich gespannt, ob das noch eine Rolle spielen wird für die Wahl, die ja jetzt am 12. stattfindet. 12.12. Schicksalsdatum. Schnapszahl, passend für die Engländer. Hier mit einem Kater kämpfen, der versucht auf mein Keyboard zu steigen. Lass das. Ah, okay. Oh, das. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht alle eingeschläfert. Aber nee, fand ich interessant. Ah, weißt nur du, ich schätze deine Einschätzung, ich teile deine Einschätzung, dass das ungefähr so viel Auswirkungen hat wie ein Sack Reis, der irgendwo umfällt. Kriegen wir ein internationales Copy-Strike, geil. Ja, das Menschenrecht. Auf zum letzten Gefecht, sagt die SPD. Ja, in gewisser Weise stimmt das ja wahrscheinlich. Ich glaube nicht, ja, dass die es noch lange machen. Der SPD-Parteiabend singt die Internationale endlich angekommen. Hashtag neue Zeit. Oh je, Mina. Ja, nichts sagt neue Zeit deutlicher als ein uralter Propaganda-Hit. Ja. Genau, für den Marxismus. Ja, und Jan Bühlbecker so auf seinem Profilbild: Zeit für Zukunft. In der Beschreibung: Slam Poet, Jungsozialist und Sozialdemokrat, liebt Querfeminismus, Fußball, das Existenzrecht Israels und Hashtags. Oh je. Liebt Querfeminismus. Aber Queerfeminismus liebt dich nicht zurück, mein Junge. Das glaub mal. Du siehst so weiß aus. Der hat ziemlich viel Schuld, die er versucht auszubaden, nehme ich an. Ich bin verwirrt. Der hat seine Pronomina nicht hingeschrieben. Ich weiß nicht, wie ich ihn ansprechen soll. Also rote Rose, Europa, Israel und gelbe Faust. Das kriegst du. Oder Bochum, Deutschland. Das ist doch immer so. I, Ski, It, was auch immer. Bochum, Deutschland. Ey, Bochum, Bühlbecker, kannst Deutschland mal das erledigen? Entschuldigen Sie, entschuldige Bochum, könntest du? Ja. Ja, naja, Mann, heute. Dass gerade da gesungen wird, ist ja nichts Neues, aber es ist immer wieder deprimierend. Fördert, was der Freiheit schadet, zerschmettert, was ihr wohltut oder so. Moment mal. Fördert, was der Freier dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Ich hab's immer gewusst, dass der vom Putin bezahlt wird. Der Wald kann nicht in euch. Und wenn ihr jetzt sagt, das war zu kurz, weil wir eine Viertelstunde kürzer als sonst sind, dann schaut einfach nochmal unseren wunderbaren Stream Widerlich Weiße Weihnachten. Ja, und außerdem... Und außerdem geht es nicht darum, wie lang der Stream ist, sondern wie man ihn verwendet, okay? Also. Ja. Du sollst die Sachen nicht lächerlich machen, die schon lächerlich sind, Ope. Genau. Es ist kalt, okay? Deswegen ist der Stream so kurz. Also ich kann das erklären, ja. Ja, aber es ist nicht kalt genug, dass man nicht in den Wald gehen könnte. Es ist sehr kalt im Weltraum. Ja, hier im Weltraum. Und es hört dich keiner schreien. Im Weltraum hört sich keiner streamen. Sagt schon das alte klingonische Sprichwort. Das solltest du mal im englischen Original lesen. Sie sollten den Kulturmarxismus im klingonischen Original lesen. Das ist eine gute Idee. Ach ja, genau, Kulturmarxismus. Muss zerschmettert werden. Ja, schadet der Freiheit. Nee. Wir sehen uns nächste Woche. Habt eine schöne Zeit. Schönes Wochenende. Lasst euch vom Wahnsinn nicht zu sehr triggern. Gerechtigkeitsgesetze. Schöne Weihnachtszeit.